Shia LaBeouf und Shia LaBeouf reckte seine Fahne zum Himmelszelt. Schneeflocken Pride worldwide, sprach der Shia LaBeouf. Shia LaBeouf grinste grün gefärbt vom Himmelszelt. Du bist nicht ein Schaf. Du bist nicht die schwarze Null oder das Geld auf deinem Konto. Du bist nicht die Partei, die du wählst. Nicht der Inhalt der Geschichtsbücher, deiner Geldbörse und auch nicht deine moralingetränkte Überheblichkeit. Du bist der singende, tanzende Abschaum der Welt. Keck, der uns vom Himmelszelt anlächelt. Keck will not inside us. Normies, raus aus meiner Regierung. Wir werden euer Narrativ in 1000 Stücke zerbrechen. Well screeched, Sir. Dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Ja, also ich bin auch dafür. Ich glaube, das sollten wir ins Wahlprogramm aufnehmen. Ja. Schön, Mike, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Die antibiologistische Podcast, die es in sich hat. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ich wusste gar nicht, dass wir antibiologistisch sind. Das ändert sich alles so schnell. Ja, Label, ne? Das ist wie mit Rassismus. Das hat früher auch mal was anderes bedeutet. Die große Relabeling-Kampagne. Relabeling. Ja, genau. Relabeling. ja, hallo da draußen. Ich bin der Abel. Wir sind heute mal wieder hier. Und wer ist denn noch so da? Sag mal hallo. Hier ist hallo. Der Mars. Guten Abend. Hier ist der Solanum. Hallo. Guten Abend. Oh, wir fangen gleich mit der wichtigsten Meldung der Woche an. Genau, ich dachte ja. Also ich finde es durchaus gut, dass Weiß sich wirklich um die Dinge kümmert, die in der Games-Szene so wirklich wichtig sind. Und also Selbstversuch bis an alle Grenzen. Also ich finde das auf jeden Fall gut. Also dieser New Games Journalism, der ist nicht schlecht. Also darauf haben die Gamer immer gewartet. Ich meine, wenn eine neue Konsole rauskommt, wen interessiert denn hier FPS oder ob da eine Kamera mitkommt, die dauernd läuft oder nicht? Die wirklich harten Fragen sind, ja, wie stark ist der Vibrator im Controller? Das sind wichtige Fragen. Und passt der Controller in mein Arschloch? Ist das jetzt ernst? Das ist hier der wie heißt der, Jet Whittaker, das ist doch, der hat schon während Gamergate immer mal so überzogene Aktionen gemacht, um relevant zu bleiben. Also ich denke, das kann man da einordnen und halt bei New Games Journalism. Also ich dachte jetzt ganz ehrlich, das wäre nur eine Parodie davon, dass sie alle die Switch-Cartridges in den Mund genommen haben, weil die so schlecht schmecken. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber ja, es passt zum heutigen Stand der Spielepresse. Ja, dann gehen wir gleich zum intellektuellen Sturmgeschütz der Demokratie über. Teilzeit wird uns erklären, wie wir also dass natürlich die islamischen Länder, also alles, was dort in Sachen Queerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit vorherrscht, das ist natürlich eine direkte Folge vom britischen Kolonialismus. Man weiß ja, dass Muslime selber keine Agency haben. Das sind einfach nur Spielbälle von mächtigen internationalen Interessen, wie zum Beispiel den britischen Kolonialisten. Und man weiß ja, dass die Briten das von langer, also wirklich langer, langer Zeit geplant hatten, dass sie natürlich 200 Jahre später dann die Muslime irgendwie, oder 300 Jahre später die Muslime in den Medien schlecht dargestellt werden, wegen der Queerfeindlichkeit. Und da hat der Brite sich also wirklich so einen richtig weltverschwörerischen Plan zurechtgelegt und sich gedacht, ich werde durch mimetische Kriegsführung Queerfeindlichkeit den Muslimen noch einimpfen. Und da die Muslime selber zu keinem einzigen logischen Schlussfolgerung und freiem Denken in der Lage sind, haben sie das natürlich bis heute beibehalten. Und das ist die Ansicht von André Teilzeit. Ja, ich meine, es ist ja auch bekannt, dass das britische Empire eigentlich die schwulenfreundlichste Regierung von allen war. Also damals haben die ja auch da unten Saunaclubs aufgemacht und haben irgendwie Christopher Street Days veranstaltet. Und also es hat schon Sinn, was der André da sagt, finde ich. Ich glaube, das sind alles Queens da bei denen. Nee, aber die Sache ist, der André Teilzeit, der kennt sich halt extrem gut mit dem Islam aus. Die meisten Leute wissen das nicht, aber der hat einen Abschluss an der Reza Aslan Universität für religiöse Lehren. Und deswegen, dem muss man bei sowas wirklich zuhören. Also Teilzeit ist wirklich, das ist einer von den Profis. Und da wir in recht komplexen Zeiten leben, wird so einer wieder Teilzeit wirklich, also den bräuchten wir eigentlich in der Bundesregierung. Also das sollte vielleicht mal die Schwesig fragen. Sie hat ja auch schon die Susie Grimes eingeladen, ob man vielleicht nicht in Teilzeit auch mal irgendwie in die Regierung hieven kann. Also ich fände das wichtig. Und der könnte auch Präsident werden. Ich finde, der repräsentiert uns alle. Ja, ich auch. Also nicht so dieser eine Steintyp da, sondern hier, ne? Der Teilzeit. Ein André, sie alle zu knechten. Ja. Ja, genau. Und also das war irgendwie so das Einzige, was gefunden worden ist. Das hatte der Sally irgendwie gepostet. Womit in der Theorie her das, was der Teilzeit der gesagt hat, untermauern wird. Ich weiß nicht, ob sich Teilzeit selber darauf berufen hat. Also hier auf den Forscher, den Georg Klauder. Und ich habe den Georg Klauder dann auch mal auf Twitter gefunden und welchen Dingen er folgt. Also welchen Gruppen er folgt, so Rise Up Net und halt, keine Ahnung, kulturmarxistischen Gruppierungen, da merkst du halt auch, dass das hat halt kein Hand und Fuß, nur weil halt Bashabasi Boys im Islam großgeschrieben werden. Also hier, wenn du minderjährige Jungs als Mädchen ankleidest und sie vergewaltigst, nur weil halt sowas auch vorhanden ist, heißt das nicht unbedingt, dass das jetzt dann Queer-Freundlichkeit in der Vergangenheit nachweist. Also ich. Und die Frage ist ja. Wie dumm das ist, die Möglichkeit, Intimität mit Menschen des gleichen Geschlechtes zu erleben, wird an die Pflicht gebunden, eine abweichende Rolle zu übernehmen. Also lassen es viele lieber ganz bleiben. Ja, ne, das ist ein unglaublich dummer Spruch. Nee, aber das wissen wir doch alle schon lange. Das sagen uns die Soziologen doch schon ewig, dass Homosexualität, das ist eine Wahl. Und die entscheiden sich dann halt anders, weil ihnen diese Wahl nicht wirklich gegeben wird. Ja, weil die sonst mit einem schrecklichen Stigma leben müssen und nur deswegen haben sie keinen Bock, Schwänze zu lutschen. Ja, ja. Weißt du, ich habe mich auch dagegen entschieden. Ne? Ich meine, weißt du, selbst wenn es jetzt tatsächlich die Briten waren, die das gemacht haben, was ändert es an der heutigen Lebensrealität, dass du vom Staat verfolgt wirst, wenn du schwul bist in Saudi-Arabien? So, was ändert das an der Lebenssituation? Wie können wir das fixen? Wir können später noch auf irgendwen zeigen, der schuldig sein soll, aber was ändert das, was vor 200 Jahren die Realität gewesen wäre, selbst wenn die hier dargestellt wird, wahrscheinlich nicht real ist. Aber ja. Bevor sie sich steinigen, rufen sie dann alle noch Cheerio. Ja. Und ich meine, da auch dieses hier geschichtlicher Rückblick, die junge islamische Welt, die eine schwunghafte Tradition gleichgeschlechtlicher Liebe in der hochsprachlichen Dichtung unterhielt. Gut, die Hälfte aller klassischen Liebesverse sind an junge Männer gerichtet. Das ist auch schön ausgedrückt. Ich meine, wir wissen ja, spätestens nach den Erfahrungen von den amerikanischen und deutschen Soldaten in Afghanistan, wo man halt den Mund halten muss, wenn der afghanische Standardkommandant sich einen kleinen Jungen hält zur Unterhaltung. Ja, wissen wir ja, was das bedeutet. Also hier wird nicht nur Schwachsinn erzählt, sondern auch noch Pädophilie durch die Hintertür irgendwie. Ach, das ganze Ding ist halt super. Ich finde den, die Überschrift ist klasse. Die könnte von der Huffington Shitpost sein. Islam, Homophobie, Soziologe beschuldigt Westen. Das fasst einfach das gesamte Problem mit dem Soziologiekram im Moment zusammen. Es sind nie die Einzelnen, die schuld sind. Stimmt. Es ist immer, ich bin ferngesteuert. Interessant ist halt auch, weil es dieser Soziologe einfach nur nach seinem Twitter-Profil, er folgt halt weißt, hier und da Antifa, hier und da Marxism is real and alive und so eine Scheiße, dann denke ich mir so, Junge, Alter, du hängst einer Ideologie an, wie die schwulenfeindlichste Ideologie eigentlich ist. Also wenn ich mir angucke, was die Sowjetunion mit Schwulen gemacht hat, da muss ein alter Taliban-Kämpfer lange dran stricken, dass er genauso asozial ist gegenüber den Queer-Leuts. Also Marxisten, ihr habt kein gutes Resümee in Sachen, freundlich gegenüber Schwulen zu sein. Wirklich gar nicht. Aber man könnte halt, also solange man schon setzt, recht, dieser Satz, diese Überschrift könnte man echt für alles verwenden. Also irgendwie Scheiße passiert, Soziologe gibt dem Westen die Schuld. Ja. Der Kreis fällt um, Soziologe gibt dem Westen die Schuld und so weiter und so fort. Aber früher sind die Säcke Reis gar nicht umgefallen. Erst als die Briten da waren. Ja. Die haben so eine Sacktechnik mitgebracht, die dann instabil war. Und, ja. Ja, mit dem Opium. Das kam erst mit dem Opium, was in den Opiumkriegen da verbreitet wurde, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Und dann fingen die Säcke Reis an umzufallen. Die Briten haben Hacky-Sack gespielt und das hat alles destabilisiert. Ja. Ohio! Ohio Bookstore flips mail-ordered books, displaying them backwards. Ja, große Geschlechtergerechtigkeit, jetzt. Ja, wir haben nämlich einen Fiction-Gender-Gap. Also, einen Gender-Fiction-Gap, so rum heißt ja auch Gender-Pay-Gap. Fictional-Gender-Gap, ja. Ja, genau, also es ist so, wie ihr hier ja auch an den umgedrehten Büchern sehen könnt, dass einfach zu viele Männer Bücher schreiben. Das wundert mich aber ehrlich gesagt, weil wenn du dir an den Universitäten die Literaturwissenschaftsstudenten anguckst, das sind fast nur Frauen. Ja, ich finde es schon merkwürdig. Also, aber ich finde es halt lustig, es gibt doch das Sprichwort, beurteile ein Buch nicht nach seinem Umschlag. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gerade Bücher nach ihren Umschlägen bewertet werden. Und das, wer hat's geschrieben? Ich finde es halt auch so bitter, weil das ist wie mit den Videospielen halt. Also vielleicht ist es den Frauen, die Literaturwissenschaft studieren, auch einfach scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, solange ihnen das Buch gefällt oder die Aussage oder auch nur der Schriftsatz, in dem es gesetzt ist und nicht irgendwie so ein Kackdreck, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Echt. Das ist in Masku Bold gesetzt. Witze riefen. Mit Kalifen. Ja, also Schmalbart, das ist ja so eine Möchtegern-Superhelden-Clique, die sich als Gegengewicht zu Breitbart gegründet hat. Ich fand ja schon Schmalbart und auch das Logo mit diesem komischen Balken da oben eine beschissene Lösung, aber gut. Ja, und die haben jetzt Beobachter Völkischer gestartet, was ein wahnsinnig intellektuelles Wortspiel auf völkischer Beobachter ist natürlich. Das ist ernsthaft, das ist so clever, das könnte von uns sein. Ja, ist super, oder? Könnte ein Streamtitel von uns sein. Ne? Es ist natürlich keine leichte Position, populistische und vor allem völkische Positionen zu kritisieren. Nee, ist nicht leicht. Ist nur das, was ihr alle macht. Jeden Tag, überall. Wenn jemand Volk sagt, ist er eigentlich schon, hat er schon die braune Uniform an. Und hier haben wir auch eine Liste von den Beobachtern der Völkischkeit verdächtigten Publikationen. Und es ist es sind natürlich auch Sachen dabei, die ich selber wie Politically Incorrect oder den Kopfverlag eher belächle, aber halt auch wieder solche Frechheiten wie Achse des Guten oder solche Sachen. Kompakt. Tichy. Also, was soll das? Wie viele von denen brauchen wir noch? Also, macht es nicht korrektiv und. Kopfverlag finde ich eigentlich ist so ein bisschen so GZSZ in Politik. Also, so halt stumpfe politische Unterhaltung. Also, vielleicht nehmen das manche Leute auch ernst, was da irgendwie passiert beim Kopfverlag. Aber ich finde es eigentlich einfach lustig so. Das ist so wie irgendwie Doodling von Politik. So, ich weiß nicht. So, ich frage mich auch, wer jetzt irgendwie. Es gibt bestimmt Leute, die das ernst nehmen, was beim Kopfverlag als Narrativ ausgelegt wird. Aber jetzt mal ernsthaft, haltet ihr die Menschen für so dumm, dass sie sich einmal vom Kopfverlag ein Buch holen? Ja, vor allem diese Verknüpfung auch, ne, mit so Sachen wie Tichy oder Achse des Guten. Ja, mit junger Freiheit, super. Es gab ja auch jetzt, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gab so einen Mini-Shitstorm wegen Hugendubel, dem Buchhändler, weil die ja Kopfverlag auch anbieten und dann haben sie versucht, da auch so ein Ding zu konstruieren. Warum verkauft ihr Nazi-Bücher und so? Ich finde auch den ersten Satz hier super, also nach der Liste. Diese Liste ist weder vollständig noch eine Vorverurteilung, sondern ein Ausgangspunkt. Leute, die ist, natürlich ist sie nicht vollständig, weil sie ist ein Ausgangspunkt. Ja. Ihr macht Vorverurteilungen als Ausgangspunkt, um sie vervollständigen zu können. Und auch dieses Feigenblatt, die Aufnahme linkspopulistischer Publikationen, bla bla bla, ist jederzeit möglich, sofern eine Verbindung zum Völkischen besteht. Darf ich dann auch Deutschland verrecke? Propaganda oder ist es zu weit weg vom Völkischen? Ich meine, da kann ich auch, was weiß ich, immer ja, das Gegenteil noch dagegen stellen. Also, ich lese ja jetzt seit einem knappen Jahr eigentlich relativ häufig Sachen, die bei Axel des Guten stehen oder Sachen, die bei Tichy stehen. Und ich kann mich nicht erinnern, da jemals irgendwas über, keine Ahnung, muss unser Volk irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie reinmachen oder irgend sowas. Da habe ich noch nie gelesen. Lebensraum dafür. Tichy ist ja total nüchtern zu lesen einfach. Das ist überhaupt. Also ja, also ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Diese Leute haben sich natürlich auch hin und wieder mal was geleistet, was ein bisschen blöd war, aber ich muss auch sagen, im Vergleich zu dem alltäglichen Weiß und Buzzfeed sind die damit auch gut umgegangen. Also zum Beispiel dieses Ding damit von wegen, man darf sich mit den nicht unterhalten irgendwie, was da der eine irgendwie geschrieben hat, dass er Tichy ja dann entfernt, aber danach sind sie ja trotzdem auf ihn eingedroschen. Ja, werde ich nochmal kurz diesen Link hier folgen. Oder? Vielleicht gibt es da ja noch irgendwie was. Beobachter völkisch. Guck mal, wie sie alle die rechte Hand heben. Wenn du die Handfläche nach oben machst, ist es kein Hitlergruß. Langfristig geunsichert. Was? Oh, Leute, das ist zu verkopft. Es geht um Versachlichung und Klärung. Um saubere Diskussionen. Um Streit, um Standpunkte, ja. Und überhaupt nicht darum, dass ich mit dem Finger auf Leute zeige und sage, da, völkisch. Abbestellen. Haben die sich auch mal von irgendwem, den sie genannt haben, dann jemanden eingeladen oder so? Oder schreiben die nur darüber und sagen, guck mal, das sind die Supernazis? Also das ist wie dieses Sleeping Giants, was ja die Werbeabteilung von Breitbart treffen soll, wo ich auch gefragt habe, habt ihr denn mit denen geredet? Habt ihr sie verklagt? Also habt ihr irgendwie mit denen kommuniziert? Und dann heißt es so, nein, man muss von alleine schon wissen, dass das der Feind ist. Also ich keine Ahnung, Pluralismus, Meinungsvielfalt, so, ich keine Ahnung. Also ich ärgere mich die ganze Zeit, dass wir nicht Hassismus schon für uns benutzt haben irgendwo, weil das ist perfekt. Also die Hassismus, es wird aufgrund der Hassart wird diskriminiert. Wenn man rechts ist und von da aus hasst, dann ist man böse. Wenn man links ist, von da aus hasst, das ist vollkommen politisch korrekt. Inhaltlich werde ich nicht weiter auf diesen Text eingehen. Ah ja, okay. Das würde mich auch wundern. Wir müssen mal ihn lesen. Ja, genau, das mit den pathologisch gestörten guten Menschen. Mhm. Ja, aber ich, keine Ahnung, ich weiß so diesen Archetyp von jemand, der dogmatisch handelt, gibt es doch in jeder politischen Richtung. Es gibt es bei religiösen Menschen, gibt es bei politischen Menschen, gibt es bei Libertären genauso wie bei Autoritären, also dieses Dogmatische, das wird dir die Weisheit bringen, alles wird gut, wenn man nur diese Konzepte umsetzt. Gibt es doch überall. Also, es ist halt der Mensch, also, oder halt ein dogmatischer Mensch. Also, was macht das mit den Deutschen? Ja, das ist auch dieses Ding. Was macht das mit uns? Was macht das mit uns? Was macht es mit uns, wenn wir immer Debatten haben, wo wir drüber sprechen? Was macht das mit uns? Soll ich dieses Video mal abspielen? Ja. Dann sehen wir, was das mit uns macht. Was das mit uns macht, ja. Wenn man im Moment die Wortwahl hört, was da aus der Türkei kommt, was aus Deutschland erwidert wird, dann fragt man sich, wo soll das eigentlich Moment, noch enden? Moment, was wird denn da aus Deutschland erwidert? So Sachen wie, das sollten sie lieber nicht machen. oder du, aber da kommt doch nichts Eskalierendes zurück aus Deutschland. Ja. Lächerlich. Also wenn überhaupt, dann ist ja die deutsche Regierung einfach nur so eine nebulöse Wolke, die versucht, gar nichts zu machen und hofft, dass es einfach, dass der Erdogan einfach sich auflöst und alles, keine Ahnung. Also Deutschland macht doch gar nichts. Also man drückt sich um jedes Statement. Also im Moment scheint es auf einem Tiefpunkt zu sein und man fragt sich, wie funktioniert die türkische Seele eigentlich und wo sind die Moderaten, die ausgleichenden Stimmen? Eine davon versuche ich hier an der Uni Essen zu finden. Das hätten Sie als Titel für das Video schon, aber wie funktioniert die türkische Seele eigentlich? Wie geht das? Wie funktioniert die schwarze Seele? Ja. Ist das schon völkisch? Muss man jetzt die ARD boykottieren? Ich glaube schon. Also man unterstellt ja, dass der Türke an sich eine Seele hat, die in einem bestimmten Mechanismus funktioniert. Und also es gibt ja nicht die Türken. Die türkische Seele ist wesentlich differenzierter. Und ich finde, das ist im Grunde Hasssprache Level 4. Ich frage mich echt, was die türkische Seele mit mir macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall gleich einer, der darf für alle sprechen und beschwichtigen. Er ist Präsident der türkisch-deutschen Studierenden- und Akademikerplattform. Mit seiner Organisation unterstützt AWA in Deutschland lebende Türken bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Den polternden Erdogan fänden beileibe nicht alle in Deutschland lebenden Türken gut. Das Gegenteil sei der Fall. Wow, hätte ich nie gedacht. Ich hätte, ohne dass ihr das jetzt im Fernsehen gesagt hättet, wäre mir das niemals. Also ich habe die Türken immer als einen Block wahrgenommen, genauso wie die Deutschen auch immer ein Block sind, genauso wie jede x-beliebige Gruppe immer ein Block ist. Heilige Scheiße. So Kommentare kann man sich eigentlich in der Presse irgendwann auch mal sparen, weil das jeder normale Mensch als Grundding annimmt, dass die Leute nicht ein Block sind. Außer nein, eben, das müssen die jetzt erklären. Das ist hier Bildungsauftrag. Ah, okay, das finde ich gut. Das dumme Volk muss wissen, dass Türken nicht eine Person sind. Okay, ich versuche das zu verstehen. Was macht der Beitrag mit mir? Ein Großteil der Community lehnt das ab. Es ist eine verbale Entgleisung, auch angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen beiden Ländern auf beiden Seiten. Was die meisten auch ablehnen. Viele stehen dafür, für eine sachliche Diskussion, für eine konstruktive Diskussion, weil die Länder viel zu stark miteinander verwoben sind. Bei einem Teil der hier. Ja, also ich sag nur, da ist ein Autokrat, der irgendwie die Macht in sich bündeln will, Demokratie aushöhlen will. So, wie diskutieren wir denn damit jetzt? Also Pro-Faschismus oder Antifaschismus? Also ich meine, die Faschisten haben ja bestimmt auch was Gutes vorzutragen, warum sie denn einen autokratischen Staat haben wollen. Hat nicht Erdogan selber gesagt, dass er sich die Machtstruktur in der Türkei, also dass er sie sich so vorstellen kann, wie die in Deutschland in den 30er Jahren? Es gibt doch ein Zitat von ihm, wo er das wortwörtlich so sagt. Also ich finde das doof, aber ARD wird mir das jetzt differenziert erklären. Ja, kommt auch gleich einer, der das jetzt was zu sagen hat. Hier lebenden Türken kommen Erdogans Wutreden dagegen gut an. Vor allem bei denjenigen, die in der Vergangenheit nicht das Gefühl hatten, als Türke voll akzeptiert zu sein. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, 40 Jahre lebe ich hier. So, ich kenne diese Welt, ich kenne auch meine Welt. Ich weiß auch, was in meiner Welt abgeht. Ich denke Deutsch, aber ich fühle Türkisch, ja? Ja. Und ich sehe, wie verlogen das ist, was Sie hier machen. Sie wollen nämlich nicht, dass die Türkei hochkommt. Sie wollen die alte Türkei, wo sie drüber laufen können, wie sie wollen. Das geht aber nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Ich finde es gut. Ich finde es gut, was er da sagt. Niemand soll über die Türkei drüber laufen. Aber die liebe Türkei, die hätte halt auch nicht über Griechenland drüber laufen sollen, dann wäre sie vielleicht auch schon in der EU drinne. Dieses, wir versuchen seit so vielen Jahrzehnten beizutreten, hat auch was mit einem offenen Krieg zu tun oder einem heißen Krieg. Ich weiß nicht. Und also die Frage ist halt so, ich finde Krieg nicht so toll. Also ich, keine Ahnung. Also ich niemand soll über die Türkei drüber laufen, aber halt auch bitte nicht der Erdogan. Also weißt du, ich weiß nicht. Was türkische Politiker so von sich geben, sagt Cana Ava. Aber wenn türkische Politiker in Deutschland auftreten wollen, sollte man es sie auch tun lassen. So sehen es zumindest viele türkische Akademiker. Sie vergleichen das mit der erstens mit dem Grundgesetz Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die für Moment andere Staaten. Da steht ganz klar, dass die Deutschen dazu berechtigt sind, sich zu versammeln im Versammlungsrecht. Ja. Ist ein lustiger kleiner Passus, aber das steht da. Also ist schon mal von vornherein das ein falscher Ansatz. Und eben für türkische Politiker jetzt in diesem Fall nicht. Man soll, wenn Kritik ausgeübt wird, an der Sache bleiben und auch gleiches Recht für alle gelten lassen. Türken in Deutschland beobachtet Kabarettist Fatih Çivikoğlu praktisch berufsbedingt. Erdogan bringe ihnen vor allem eines, Selbstbewusstsein. Er ist der Erste, der hier hinkommt und sagt, ich habe euch nicht vergessen, euer Schmerz ist unser Schmerz. Und ich habe euch nicht vergessen, euer Schmerz ist mein Schmerz. Ja, super. Die deutsch-türkische Jugend ist flink wie Windhunde. Weißt du, keine Ahnung. Wir sind eins. Das ist der Erste, der das sagt. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass angefangen mit Kohl, vielleicht schon Schmidt und Kohl und Schröder, wie sie alle heißen, und gesagt hat, hey, wir sind eins. Das ist hier dein Land, wir sind eins. Doch wie bekommen wir die Emotionen wieder heruntergekühlt? Viele Türken der dritten Generation kennen die Türkei nur als Urlaubsland, aber nicht die wahren Gegebenheiten vor Ort, sagte der Psychologe und Integrationsexperte Kasım Erdoğan heute in der Aktuellen Stunde. Hast du als Deutsch-Türke auch Nazi-Zeit in der Schule durchgenommen? Erinnert das nicht so? Also ich will Erdoğan nicht per se mit Hitler vergleichen, aber erinnert das, was er macht, nicht einfach so an eine Führungsperson, die sehr viel Macht bündeln möchte. Ist das wirklich so unvollständig? Also ich frage mich, wie man sozusagen so lange in Deutschland lebt und auch sich die Debatte um die Nazizeit anschaut und das, was der Erdoğan macht, dann irgendwie nicht schlecht findet. Ich verstehe das nicht, wie das so ein großer Disconnect da sein kann. Es ist dann, wenn man sich die türkische Identität immer warm gehalten hat und immer gedacht hat, die Deutschen waren nur dran schuld an der Zeit, was da passiert ist. Also sieht man da nicht, dass sowas sich in anderen Ländern auch wiederholen kann und dann auch im eigenen Heimatland. Also ich weiß nicht. Meines Erachtens nach bestätigt das mal wieder, dass halt Identitätspolitik auf beiden Seiten des Spektrums die gleichen Idioten anzieht halt. Ja? Ja. Also, dass das im Endeffekt eine Chose ist, egal welcher Identität du dich brennend irgendwie hingibst und für sie sterben willst, am Ende bist du immer ein Extremist. Ja. Pragmatismus, Mann, ist doch nicht so schwer. Ja, und außerdem läuft es wieder so darauf hinaus, nach dem Motto, ja, der einzige Grund, warum das mit dem Erdoğan hier so einen Zug hat, ist natürlich nicht, weil wegen der Beziehung auf die Türkei, die sich die Leute nicht ausreden lassen wollen, sondern nur, weil wir unsere Arme nicht weit genug aufmachen. Ja, was für ein dummes Geschwätz. Ich habe das auch mal zu einem Bekannten von mir gesagt, der kam aus Indien und er meinte, dass es dummes Geschwätz ist, dass es in Deutschland ziemlich einfach ist zu integrieren, wenn man denn nur möchte. Also, alle Seiten müssen auf das, was sie sagen, was sie von sich geben, achten. Und wir dürfen mit unserer Zunge nicht mehr verletzen und nicht. Was für ein Schwachsinn. Also, ja, da haben sie ja genau den richtigen gefunden. Meine Güte, wir dürfen unserer Zunge nicht mehr verletzen. Ja, genau, das ist das große Problem. Nicht irgendwelche Putsche oder irgendwelches Inhaftierungen von Journalisten oder so ein Zeug. Von deutschen Journalisten. Ja, liebe Deutsche, passt mal auf, wie ihr redet. Das ist das, so kriegen wir es hin. Öl von ISIS abkaufen, das sind alles nur böse, böse, böse Gerüchte, die sehr gut belegt sind. Aber es sind böse, böse, böse Gerüchte. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch mal kurz anmerken, dass man vielleicht nicht die Botschaft eines NATO-Partners abriegeln und den Botschafter zu unerwünschten Personen erklären sollte. Das nervt auch ganz schön. Ja. Das ist so lächerlich, was die da abziehen, die Türken mit den Niederlanden. Eigentlich müsste man auch Solidarität mit den Niederlanden gleich. Die haben ja ihre Diplomaten praktisch über die deutsche Grenze zu uns abgeschoben, die Niederländer. Das sollte man irgendwie, die soll man gleich weiterreichen, so eine Staffette bis Istanbul Nord. Ja, die Rückwärts-Balkanroute. Und darüber. uns unterhalten, was uns voneinander trennt, sondern das, was uns Menschen in Deutschland verbindet. Ja, ein hehrer Wunsch. Die nächste Bewährungsprobe, die steht ja schon morgen an. Der türkische Außenminister will in Hamburg sprechen. Nur die Halle wegen Brandschutzproblem jetzt geschlossen. Es wird eine alternative Halle gesucht, so heißt es. Eines ist sicher, auch morgen wird es wieder reichlich Diskussion und wahrscheinlich auch wieder viele Emotionen geben. Das war halt genau null aussagekräftig irgendwie. Ich frage mich, 3,5 Minuten Zeitverschwendung in dem Video. Ich frage mich, warum die Identitären nicht mit genauso Samthandschuhen anfassen oder die NPD-Jugend. Also Identitären vielleicht noch weniger, aber auch so ein bisschen. Sagen wir die NPD-Jugend, warum werden die nicht so sanftmütig dargestellt? Also die deutsche Medienlandschaft, überlegt euch doch mal, ob vielleicht das alle gleich ansehen, gleiches Recht für alle, ob das Sinn ergibt, so. Also was, also von der Berichterstattung her. Seid ihr da konkurrent mit eurer Botschaft? Also, so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Heilige Scheiße. So, und hier haben wir die IGGIÖ. Ohne Mühe zu erkennen, dass sich das in unserem südlichen Nachbarland abspielt, was hier beschrieben ist. Das ist praktisch die österreichische DTIP, wenn man es mal verkürzt darstellen will. Die haben also jetzt eine Empfehlung rausgegeben, die für ziemliche Wellen gesorgt hat, nämlich dass für weibliche Muslime ab der Pubertät ist in der Öffentlichkeit die Bedeckung des Körpers mit Ausnahme von Gesicht, Händen, bla bla bla bla bla, ein religiöses Gebot und damit Teil der Glaubenspraxis. Also im Endeffekt ist das ein bisschen verklausuliert, der Hinweis, dass die türkische der Verband der türkischen Moscheegemeinden in Österreich gerne möchte, dass sich seine Mitglieder verkopftuchen und auch ihre Töchter verkopftuchen. Und das hat zum Beispiel auch wieder mal den Herrn Kurz aus Österreich überhaupt nicht gefreut, der jetzt schon seit einigen Wochen irgendwie Sturm gegen die Islamisierung seines Landes läuft. Wir hatten ja diese Geschichte mit der ersten vollständig migrantischen Klasse in Wien und solche Sachen in letzter Woche. Also, ich bin da ganz auf seiner Seite. Also so eine Empfehlung passt überhaupt nicht zu der Diskussion, die wir momentan haben. Und man stelle sich vor, irgendwie die Kirche würde irgendwie an die Kanzel treten und jetzt irgendwelche Kleidervorschriften, wir würden halt alle kräftig lachen und dann wäre es gut. Ja. Aber hier, man sieht es ja jeden Tag draußen vor der Tür, dass diese Aufrufe und auch diese Einstellung, dass man auch schon Kindern und Jugendlichen das Kopftuch aufdröselt und dass alte Frauen das ja auch noch tragen müssen, ne, dass die auf dem Vormarsch ist. Und das befeuern natürlich solche Hinweise von offiziellen Stellen, dass das eine gute Sache ist. Religionspropaganda ist für den Arsch. Würde ich aber auch zu raten zum Kopftuch bei dem Wetter. Ja. Ich bin ja da eher Kapuzinermönch. Ich trage halt gern Hoodies. Wenn schon religiös, dann richtig. Die sind natürlich auch ein Stück zurückgerudert, sie beziehen sich wieder drauf, dass es ja im Koran steht ja auch, dass es gibt keinen Zwang im Glauben etc. pp. Aber trotzdem sind sie eine öffentliche Stelle, die so eine Empfehlung halt schon veröffentlichen. Was? Harvard orders students to spy on each other with broad new rules against single-sex clubs. Was? Finde ich gut. Ja. Das muss so sein. Und wieder mal so ein Ausschnitt aus der Ami-Universitätsszene. Also hier mussten Leute, Führungspositionen oder halt Unterstützung oder halt Jobs als Captain von irgendeiner Studentenvereinigung, müssen ein Papier unterschreiben, dass sie nicht Diskriminierung auf der Basis von Charakteristika wie Identität, inklusive Gender verbreiten, also dass sie da auf Linie sind ideologisch. Ja. Sie müssen auch vor allem unterscheiden, dass sie nicht Mitglied einer kommunistischen, einer unrecognized single gender social organization sind. Und auch nie gewesen sind, also zumindest nicht ein Jahr, bevor sie diesen Dings übernehmen. Also das ist halt schon echt ein Komitee für unamerikanische Verhaltensweisen. Ne? Also und damit halt deswegen auch diese etwas reißerische Headline, da sind da natürlich auch so soziale Plattformen, wo man sich verabreden kann, etc. pp. Die Abis drehen halt vollkommen durch, keine Ahnung. Wohlstandsverwahrlosung. Ach ja, Frauengruppen müssen das nicht in dem Umfang machen, weil Frauengruppen ja sowieso progressiver sind. Die bekommen leichtere Regeln. Ist cool, oder? Gleiches Recht für alle. Außer du bist besser und hast bessere Füße wie die anderen. Manche Menschen sind gleicher wie andere. Ja, oder hier, Harvard lässt einen Frauenclub zu, der angeblich genderneutral ist, aber keine Männer aufnimmt. Mhm. Jo. Ich will auch mal sagen, dass es kaum eine unterdrücktere Klasse gibt als Harvard-Studenten. Ja. Ivy League-Studenten, die haben mir auch schon immer leid getan. Ich habe da schon immer gespendet, zu Weihnachten und Ostern und so. Ach, zum Kotzen. Und ich meine, ist doch Diversität auch da. Was wollt ihr eigentlich? Ich sehe Schwarze, ich sehe Asiaten. Rechts scheint eine Inderin oder sowas oder eine Pakistani zu sein, ist doch alles gut. Sogar Rothaarige ohne Seele dürfen studieren. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, war 2016 das Jahr, wo der überwiegende Anteil von wissenschaftlichen Papieren von Mitbürgern mit asiatischem Hintergrund in den USA abgegeben worden sind. Also, sind es dann nicht die neuen Privilegierten, theoretisch? Ist vielleicht so Privilege Theory, also das erinnert mich halt immer an Hitler, der meint ja auch mal, die Juden werden privilegiert. Aha. Privilege Theory. Wird nicht besser, wenn du die Gruppen austauschen tust, hinter denen du her bist und eine Hetzjagd betreibst. Scheiß Marxisten. Ja, das geht dann immer tiefer, das Rabbit Hole. Das wiederum ist ein bisschen komisch, also das muss sogar ich als bekennender Atheist sagen, dass ich es merkwürdig finde, eine speziell als christliche Gruppe formierte Gruppe irgendwie zu zwingen, auch Nicht-Christen als Anführer da irgendwie zu erlauben, also zumindest von der Gruppe. Ich finde, Hannover 96 Fanclubs sollten auch Eintracht-Mitglieder in ihrer Leitung erlauben. Ne? Das werde ich vor Gericht durchsetzen. Meinst du, ja? Ja, oder im Aufsichtsrat oder so. Ja, das ist echt, also wie gesagt, da selbst wenn man Religion für Bullshit hält, muss man ja das hier nur austauschen. Ne? Und dann weiß man, wie idiotisch die Regel ist. Vor allem, und dann gleich wieder sagen, aber die Muslime, das ja, denen müssen wir irgendwie alles erlauben und ihren Schutz und so, und das sind die härtesten Gender-Trenner, die es gibt. Ne? So, ja, also ich meine, im Prinzip ist das ja auch okay, wenn die Leute irgendwie, jeder so seinen eigenen Club aufmacht, aber dann darf doch keiner irgendwie bevorteilt werden, irgendwelche Sachen jetzt zu bekommen von der Infrastruktur jetzt, von dem College oder so. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwie die einen irgendwie in dem und den Raum irgendwie dürfen und die anderen irgendwie nicht oder so, oder die einen so und so viele Stunden und die anderen nicht oder keine Ahnung, sowas. Also, ne, das wäre irgendwie ein Nachteil, der irgendwie falsch ist, aber jetzt irgendwie von vornherein irgendwie zu sagen, so, nee, das ist jetzt alles nicht mehr erlaubt, so, es darf keiner hier mehr diskriminieren, außer natürlich diese Gruppen, die wir uns irgendwie überlegt haben, bei denen das okay ist. Ich meine, du zwingst einen Bibelkreis dazu, einen Atheisten als Gruppenleiter zu haben. Und ich, Alter. Das muss das aber auch für ein kaputter Atheist sein, der irgendwie freiwillig in der Führungsebene einer christlichen. Ja, Troll wahrscheinlich. Ja. Oder ich würde das auch machen. Also ich bin ja schon der Meinung, dass es auch atheistische Theologieprofessoren geben sollte, aber... Ja, das auf jeden Fall. Da gibt es überhaupt keinen Grund, warum nicht. Aber Theologie ist halt auch irgendwo eine Wissenschaft, ne? Naja, also es ist eine Pseudowissenschaft, wenn du mich fragst. Und das ist ja auch in Deutschland so geregelt, dass sich nur die Kirchen aussuchen, wer Theologe sein darf und wer nicht. Ja, deswegen ist es eine Pseudowissenschaft. Aber ich meine, allein vom Prinzip gibt es ja nichts, was dagegen spricht, sich wissenschaftlich mit Religionen auseinanderzusetzen und die halt zu studieren quasi. Das ist dann die Frage, ob du mit Bekenntnis dahinter stehst oder wirklich nur die Religion anguckst. Also, weißt du es so? Also, ob du die Religion erforschst oder ob du dann ein Priester danach sein kannst. Also, weißt du, was ich meine? So. Ja, klar, aber das schließt sich nicht unbedingt aus. Ja, aber Theologie ist die Wissenschaft von, wie viele Engel passen auf den Stecknadelkopf. Ja, das ist das Problem. Wobei selbst das finde ich ganz lustig. Das Problem heißt Rassismus und es ist hausgemacht. Ja, Tribalismus hat jeder. In welchem Haus denn? Ich warte, das war doch... das war von Pro Asyl ein Artikel. Da gab es doch von der Linken eine Anfrage über Übergriffe auf Flüchtlingsheime. Und die haben dann eine richtig schöne Grafik dazu erstellt. Und ja, über die Zahlen hatten wir ja auch schon mal gesprochen, über diese Geschichte mit den 3000 Angriffen, aber nur 500 Geschädigten. Ich meine, Propagandadelikt, was ist es dann? Also ich hätte es halt gerne differenziert. Da hast du jetzt da dein Dorfdeppen, der rumläuft und einen White Pride auf Bepper auf seinem T-Shirt hat oder auf seiner Lederjacke. Oder stand er jetzt vorm Flüchtlingsheim und hat keine Ahnung was gerufen, weißt du? Oder war es ein Besoffener, der vor das Flüchtlingsheim gepinkelt hat? Ja, also das... Kann man da draufklicken? Auf die einzelnen Dinger? Ja, ich habe da gerade schon mal drauf geklickt, zum Beispiel auf diesen hier. Das ist Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Da hat jemand ein Hakenkreuz oder eine SS-Rune gesprüht. Viel mehr Sachbeschädigung. Aber die Karte ist jetzt nicht so gut wie die Einzelfall-Map. Ne? Ja. Da kann man wenigstens immer nachvollziehen, was es sein soll. Weil hier auch halt nicht genau steht, was da jetzt passiert ist. Warte mal, BT-Drucksache. Mach das doch mal. Ja, das ist überall das Gleiche. Das ist alles dieses Ding von dieser Anfrage. Und mehr steht da ja halt auch nicht drin. Das war von der Linken. Die Anfrage, ja. Die hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal oder so. Oder vor 3. Ich weiß das. Wir haben es nicht eingeblendet, aber wir haben es, glaube ich, erwähnt. Ja, das ist wahrscheinlich schon mal eher mal irgendwie was, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie diese verschiedenen Straftatbestände hier mal farbig einfärben würden. Weil so finde ich das auch ein bisschen... Ja, es ist halt nicht so gut überlegt, ne? Also die Einzelfall-Map ist wesentlich besser. Ich wollte das nur noch mal betonen. Aber auch rassistische Angriffe 2016, ist das auch ganz klar, dass das alles nur politisch motivierte Übergriffe sind, dass da nicht irgendwie wieder geschmut worden ist. Und du, das ist 100% nicht sicher und da ist 100% geschmut worden. Ist auch, ganz ehrlich, wie viele Flüchtlingsheime sind eigentlich schon angezündet worden von Nicht-Flüchtlingen? Das ist ja auch interessant. Also. Weil... Also bei mir, ich hätte gedacht, dass das mal durch die Nachrichten gegangen wäre, so dass ich das mitkriege. Alles, was ich mitgekriegt habe, waren die 3 oder 4, die da, wo es Brände gab, weil die Flüchtlinge selbst gezündelt haben. Bei mir im Dorf wurde mehrfach die Flüchtlingseinrichtung halt beschädigt, aber das waren halt die Flüchtlinge selber. Die haben alles kaputtgeschlagen und dann gefragt, ob sie neue Möbel bekommen. Oh, und Gott, ja. Möbel kaputt schlagen, keine Ahnung. Da kann man auch in den Wald gehen, joggen gehen, ein paar Liegestütze machen, dann kann man die Energie auch loswerden. Braucht man nicht unbedingt Möbel kaputt schlagen. Also was ist die mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt? Ja, da kannst du anrufen, dann kommen die sofort vorbei mit so einem A-Team-Mobil. Ja, jetzt ist die Frage, gibt es keine Vorfälle im direkten Umkreis, weil diese mobile Beratung da ist, oder haben die diese mobile Beratung beschissen gesetzt? Naja, bei Brandenburg da unten sieht es nicht so aus, als ob die Beratungsstellen so viel helfen, obwohl die da 3 Stück haben. Ah, ich sehe es gerade. Ne, warte, 3 Stück, das sind viel mehr, glaube ich. Hm. Ja, das ist Berlin, glaube ich, da der Knoblauch. In Berlin sieht es aus, als wären das 3 Punkte direkt nebeneinander. Mhm. Aha. Das zählt als rassistischer Übergriff. Scheinbar, ja. Was ist jetzt passiert? Jetzt gibt es okay, eine Liste der AfD-Parteitage über die Liste der rassistischen Angriffe gelegt. Das ist natürlich schon pikant. Wo ist die? Wo ist die? Warte. Scheinbar, ja. Rechte Infrastruktur. Also die in Stuttgart hat die Antifa einem jüdischen Konservativen einen blutigen Lattenzaun mit Stacheldraht vor die Haustür gelegt, weil der sich in der AfD engagiert. Wie würde man das auf der Karte darstellen? Ist das dann ein rassistischer Übergriff von nicht rassistischen Gruppen gegenüber Rassisten? Oder also ich verstehe das nicht ganz. Also das übersteigt meinen geistigen Horizont. Das ist die Facebook-Initiativen. Sport? Die sind auch überall bei Facebook oder was? Wahlen. Bundestagswahl, NPD. Und was bedeuten jetzt die Punkte bei Bundestagswahl, NPD? Da ist sie angetreten, da hat sie Stimmen gekriegt oder was? Ah, ja. Wahrscheinlich. Sehr merkwürdige, aber rechtes Land heißt die Seite. Na super. Es sind jetzt nur die Todesopfer. Todesopfer? Also direkt durch rassistische Übergriffe. Ja, angeblich. Weil du hast, ja, wenn du auf der Flucht bist, stehst du auch unter einem sehr hohen Stressfaktor. Und Menschen haben die Angewohnheit, dass wenn sie über einen längeren Zeitraum Bürgerkrieg und dann Flucht sehr, sehr viel Stress haben, dass sobald der Stresslevel runtergeht, der Körper nicht mehr drauf klarkommt, dass das Stresshormon nicht mehr in so hohem Level da ist, dass das die ist sterben, also dass die nach der Flucht sterben. 1992, 1993, 2003, 2001, 1997. Haben wir von 2015, 16 irgendwas? Super, also es geht von 1990 bis 2010 oder was? Oder nee, wahrscheinlich sind nur ein paar sogar noch neuer, müssen wir mal alle durchklicken. Aber dann wären das so, dann wären die Punkte, die man jetzt sieht, die Opfer rechter Gewalt in fast 30 Jahren. Aber da weiß ich, also was normal die Presse immer sagt, weil wenn ein islamistischer Anschlag da ist, dann sagt man auch immer, ach komm, hier Autounfälle ist viel schlimmer, hahaha, macht euch keinen Kopf. Ist das jetzt auch richtig, wenn man das da dann sagt? Schickt man dann den Angehörigen so einen Zettel so, guck dir mal die Unfallstatistik an. Ich glaube, wenn man sich die Toten der Autounfälle der letzten 30 Jahre hier drauf macht, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ich hätte gern, dass beides nicht runtergespielt wird, aber Presse ist nicht so konkurrent. Also ich weiß nicht. Also, Autounfälle sind viel schlimmer. Krebs noch viel schlimmer. Warum habt ihr denn Angst? Also. Aber ganz viele von den Namen sind auch ziemlich deutsch. Also. Ich habe jetzt mal einen von den Namen hier eingegeben und das ist ein Typ, der ist von seinen zwei Saufkumpanen brutal umgebracht worden. Einen politisch rechtsmotivierten Hintergrund verfolgen die Ermittler und das Gericht allerdings trotz deutlicher Hinweise nicht. Also der Typ ist hat mal Hitlerkreuz ins Treppenhaus gemalt, den Hitlergruß gezeigt und so weiter und so fort. Und dann ist er umgebracht worden. Nee, einer der Mörder. Aber sie haben einen langjährigen Saufkumpanen irgendwie, haben sich im Streit oder irgendwas, was weiß ich. Warum gehen die so lange miteinander saufen, wenn sie sich eigentlich hassen wegen ihrer super tollen Identität? So, Dieter Manske. Also das geht hier irgendwie auf die Recherche zu Todesopfern rechter Gewalt von Zeit Online an Partner der Amadeo Antonio Stiftung bei Netz gegen Nazis. Zusammen. Und die geht nur bis 2010. Dieter Manske starb einen erbärmlichen Tod, in ein Gebüsch geschleift, den Körper zerschunden von Tritten und Faustschlägen, misshandelt, Gesichtshaut und Bart versenkt mit Zigarettenglut. So fand man den 61-Jährigen erstickt am eigenen verschluckten Blut. Na gut, wenn er es verschluckt hat, kann er nicht daran erstickt sein. Aber hart. Also, Gebüsch an. Mitten in Dahlewitz, Vorort Süden Berlins, 5 junge Männer, alle aus der Gegend, 17 bis 22 Jahre, lapidares Motiv. Sie hätten Manske den Obdachlosen vertreiben wollen aus einem leerstehenden Gartenhäuschen, in dem er seit kurzem übernachtete. Er habe dort nichts zu suchen gehabt. Okay, was? Blablabla. Ja, also das ich bin traurig über die Opfer, aber ob das alles rechtsmotivierte Gewalt ist. Also in dem bin ich skeptisch. Also hier, oft gibt es, okay, was haben wir hier? In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Obdachlose mit großer Brutalität getötet. Oft gibt es einen rechtsextremen Hintergrund. Okay, aber hier wird... Das ist zum Beispiel auch lustig. NSU-Morde, Anschläge... Hier in dem Artikel wird das nicht in Verbindung gebracht. Und Obdachlose werden doch von Assis immer also rausgesingelt. Also ob die jetzt... Also, der Abschaum der Gesellschaft tut dann Obdachlose umbringen, ja, aber den Abschaum, den gibt es auch also von außerhalb, der hierher kommt und dasselbe macht, weil man sich denkt, dass das ein einfaches Opfer ist. Also NSU-Raubüberfälle auch noch so ein paar und jetzt kommt hier Straftaten mit NSU-Bezug und da wird die Karte dann voll. Blend mal die anderen aus, die beiden. Was auch immer das bedeuten soll, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Tatverdächtige Null. Was soll das heißen, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen? Ja, Hakenkreuz oder sowas. Ah, okay. Ich dachte jetzt ein Autokennzeichen. Ja. Ja, B, NSU oder was? Ja, ja. Nee, das wäre dann BHH. Oder HNUH. BHH188. Ja. Nee, was war das? Bezugsweise Fälle erzählen, die Bundesregierung sollte bekannt werden, das ist so, ja. Aber was das jetzt bedeuten soll mit Bezug... Kann sein, dass das einfach, dass jemand NSU mit einer Sigrune gesprüht hat, zum Beispiel. Volksverhetzung. Da hat einer... Shit, ne? Ja. Hat einer gesagt, hey, ich glaube, der Holocaust ist nicht passiert. Da-dong, ein Punkt. Ja, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Nie wieder Deutsch. Ja, ich finde es gut. Nie wieder Deutsch. Gehirn amputiert. Scheiß Kuchoma. Ja, aber nee, ich find das ziemlich geil, weil die ganzen Leute nie wieder Deutsch sagen. Erstens können die nicht besonders gut Englisch. Und zweitens, Englisch würden sie ja dann auch nicht wollen, weil das ja auch imperialistisch ist. Französisch auch und so weiter und so fort. Und Arabisch kann von denen, glaube ich, fast keiner. Nee, die haben doch kein Problem mit Englisch. Wann haben die je ein Problem mit Englisch gehabt? Also, der ganze Twitter-Account ist voll mit irgendwelchen Anglizismen und Kram. Das ist doch kein Imperialismus. Du wirst doch mal nicht sagen, dass irgendwas mit England irgendwas mit Imperialismus zu tun hat. Hallo? Na gut, das stimmt. Ich nehme es. Hatten wir nicht am Anfang des Streams einstimmig festgestellt? Ist nie passiert. Rassist. Warte, warum habe ich die nochmal aufgenommen? Irgendwas war mit der. Also der Artikel ist an sich auch doof. Ach so, ich keine Ahnung, weißt du, hast den Debütroman und du kannst veröffentlichen und du weißt, du kommst ja an, du bist geflüchtet, bist Teil der Gesellschaft, aber aus irgendeinem Grund sind alle noch rassistisch zu dir. Was heißt der markierte Satz gerade? Gebrochenes Deutsch. Man beachte bei dieser Redewendung die Symbolik. Wie? Ja, gebrochen wie ausgekotzt wahrscheinlich. Ah, oder zerbrochen. Sie zerstören unsere Sprache. Und nee. Sie meinen wie gekotzt. Aber es ist die eindeutige Symbolik auf jeden Fall. Ganz ehrlich, die einzige Reaktion, die ich habe, wenn jemand gebrochen Deutsch spricht, ist, dass ich gebrochen Deutsch zurückspreche. Dass du eine Tüte gibst und sagst, bitte hier rein. Nee, aber ich versuche dann einfach, was passiert direkt unbewusst, dass ich so ein bisschen die Redeart nachahme. Also wenn einer ein Russe ist und mit einem russischen Akzent spricht, spreche ich mit einem leichten russischen Akzent zurück. Ja. Warum machst du das? Ich finde nicht lustig. Warte, nicht so extrem. Beschwert sie sich gerade in dem Artikel über Grammar-Nazis? Mhm. Ja. gut Deutsch sprechenden MigrantInnen wird vorgehalten, dass sie bestimmte Dialekte oder umgangssprachliche Ausdrucksweisen nicht verstehen. Ach komm, wer wirft das bitte irgendwem vor? Ich verstehe nicht mal die Hälfte der deutschen Dialekte. Ja, also nicht mal annähernd die Hälfte. So jetzt irgendwie rechtsradikaler Mord und du tust nicht richtig schwäbeln, das ist dasselbe? Also, das ist was? Also, ich keine Ahnung. Da gab's doch den Witz mit der Deutschen, die einen Freund aus dem Ausland hat und der macht dann einen Deutschkurs in Deutschland und zwar in München. Und dann kann er Deutsch, aber sie können sich nicht verstehen. Ja. Durchsage. Es gibt keine verfassungsrechtliche oder gesetzliche Verpflichtung, Deutsch auf einem bestimmten Niveau zu sprechen. Ja, genau deswegen hatte ich den Artikel gepostet. Tatsächlich gibt es das. Weil du nicht Deutsch wirst und den deutschen Pass nicht bekommst, wenn du nicht einen Sprachtest bestehst. Ah ja. Du kannst dich hier aufhalten als Nicht-Deutsche und du musst dann auch kein Deutsch lernen, solange du deine Aufenthaltsgenehmigung hast. Wenn du aber Deutsche werden möchtest, brauchst du so ein Mindestmaß an Deutsch, was du sprichst. Ja. Und das ist halt, das steht so in der Verfassung und so Sachen. Und das, ja. So Sachen passieren halt, wenn man eine Amtssprache hat. Ich raff das halt auch nicht, dass das ist so schlimm, dass ihr diskriminiert wird gegen die, weil die kein Deutsch können. Ja, selbst schuld, wenn sie kein Deutsch können, dann kriegen sie auch keine Arbeit. Wie willst du denn irgendwo arbeiten, wenn du dich mit niemandem verständigen kannst? Das ist ja auch so ein Hauptding, warum du im Normalfall keine Arbeit findest, weil wenn es mit der Sprache nicht klappt. Wenn du studiert hast und super klug bist und wichtige Arbeit leistest, also komplizierte Arbeit leistest, dann reicht es auch, dass du in einem internationalen Unternehmen nur mit Englisch durchkommst. Und da macht ja auch niemand großen Strick draus. Aber wenn du halt irgendwie auf dem Bau schaffen willst oder an der Kasse, dann ist halt so ein bisschen Deutsch schon irgendwie nicht schlecht, um einer Arbeit nachzugehen. Also Faschisierung. Was? Faschisierung. Der Mitte. Ja, und das ist Kulturmarxismus. Das sind Grundregeln des Staates in Frage stellen. Einfach nur, um anzuecken. Wie bitte, wann war denn auch der Wiedereinzug des Rechtspopulismus in die Parlamente? Ich dachte, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir noch Altnazis in der Regierung. Also der Fasching der Mitte war letztens erst. Feivel. Der Säbelzahntiger. Ach Gott, ey, das ist ein Rumgejammer, ey. Ich raff's nicht. Ich meine, wer geht denn bitte, der so einen Artikel schreibt, gehen die in irgendein Land, was weiß ich, in Südostasien und erwarten dann, dass sie da mit Deutsch durchkommen? Ja. Und dann so, nein, ihr seid rassistisch, weil ihr mich nicht versteht. Da ist doch neulich ein BMW-Heini aus China rausgeflogen, weil er gesagt hat, ihr hinterhältigen Chinesen. Es war gut genug, ihm des Landes zu verweisen. Und das, was sie macht, ist friedliches Zusammenleben nachhaltig stören mit Kulturmarxismus. Hier, Verfassungsschutz. Wir hatten noch gestern über die Antifa gesprochen. Und die Antifa schafft es, dass bei 15% ihrer Angriffe tatsächlich auch Rechtsextreme getroffen werden. Oh. Das, 15%, das ist jetzt nicht so eine hohe Quote. Jetzt, also, ist einfach wenig, aber... Ja, und 92% der Linksradikalen wohnen bei Mutti. Redest du groß vom Marxismus und vom wir müssen Sozialismus einführen, sitzt zu Hause bei Mutti. Interessant dabei ist, Marx selber, der hat sich ja auch immer aushalten lassen. Der ist ja nie einer ordentlichen Arbeit nachgegangen und hat ein riesen Buch drüber geschrieben, dass er die Gesellschaft sich ändern soll und dass er ja an dem einen Tag ein Bauer sein kann, am anderen Tag ein Handwerker und am dritten Tag ein Kritiker. Irgendwie finde ich das interessant, dass sozusagen dieses aushalten lassen und dem scheiß Balk nicht sagen, hol dir einen Job oder zieh ins Obdachlosenheim, dass wenn du das nicht irgendwann mit denen machst, dass sie dann auf die Straße gehen und dann Sozialismus einfordern. Einfach nur, weil sie ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle bringen wollen. Einfach nur, weil sie sich weigern, Verantwortung zu übernehmen und einfach nur dem Job nachzugehen. Eigene Rechnung bezahlen, ob du jetzt in die WG ziehst oder alleine wohnst, aber 92% bei Mutti. Scheiße, Alter, seid ihr erbärmlich. Ohne Spaß. Holt euch einfach einen Job. So, keine Ahnung. Mutti, ich muss heute zur Zerschlag-die-Familie-Demo. Kannst du mir Brote machen? Ja, Ja, wortwörtlich. Und dann, tu doch einfach mal ein Jahr auf Demos verzichten und lest jeder ein Buch und guckt mal, ob euch das irgendwie weiterbringt im Kampf für den Sozialismus. Hilft das nicht mehr, wenn ihr tatsächlich den Umsturz hinbekommen wollen würdet? Braucht ihr dann nicht danach irgendwie so Fachwissen, wie man das macht, Staat organisieren und so eine Kacke? Lest doch einfach ein Jahr lang nur Bücher, anstatt auf Demos zu gehen. Und dann würde ich gern sehen, wie das danach aussieht. Oder einen Job suchen. Job suchen wäre auch eine gute Sache. Also willst du im Prinzip die Antifanten in die Schule schicken? Ja. Schule? Zurück in die Schule oder zurück ins oder das erste Mal ins Arbeitsleben? Ja, ich glaube, das wird auch noch mehr werden, weil ich glaube, der Zivi bzw. Wehrdienst trägt dem ab ein bisschen, weil ja, wir da halt das erste Mal Struktur erleben würden. Das hatte ich auch schon auf der Zunge, dass das eigentlich ein Fehler war, also zumindest den Zivildienst abzuschaffen, weil dann hat jeder mal eine Berührung mit. Finde ich nicht. Also auch wieder teilweise die Leute halt gegen ausgespielt werden in diesem Bereich. Also es gibt ja Leute, die das beruflich machen wollen irgendwie. Ja, na gut, das stimmt. Und dann halt eben mit diesen ganzen Gratiskräften oder fast Gratiskräften da irgendwie um die Ecke zu kommen. Ja. Finde ich nicht so gut. Ach, ich würde für die erzieherische Wirkung plädieren, die das Ganze hat und die im Endeffekt der Gesellschaft zugutekommt. Bei mir hat es auf jeden Fall mir mal gezeigt, was das halt für ein Staat ist und dass der nicht auch immer nur quasi dazu da ist, nicht zu schützen, sondern halt eben auch Ansprüche stellt und Erfahrungen, die Frauen hier in diesem Land halt nicht machen. Nee, also wenn ich sowas einführen würde, dann hätte ich es gerne auch für beide Geschlechter, klar. Also wie gesagt, ja, ich würde auch einen reinen Zivildienst einführen, damit du einfach lernst, wie man für andere was tut, weil das ist heutzutage komplett verloren gegangen. Ja, finde ich aber verkehrt. Und wenn du irgendwelche Psychos da hast, dann wird denen das auch nicht helfen. Das ist angstdienstseitig hier falsch. Zivildienst in Somalia, da merkst du dann so, oh, Revolution ist gar nicht so gut, nachher hört die Revolution nicht auf und die Leute sterben auf der Straße, weil der Staat nicht funktioniert, die Gesellschaft nicht funktioniert, Wirtschaft nicht funktioniert, keine Polizei kommt, wenn Schießerei ist, das Somalia, Reise nach Somalia, das würde ich empfehlen. Aber ich finde dein Argument, dass das Fachkräfte, also die Löhne drückt und Stellen einspart und so weiter, das finde ich wesentlich besser. Ja. Weil das geht eigentlich auch nicht. Aber du brauchst nicht für alles Fachkräfte. Was Abgeordnete nebenher verdienen Geld. Ich finde nur die Zahlen interessant. Da kann man sich auch im Detail angucken. Also wir packen das in die Quellen. Ich will nachher mal die ganzen Quellen updaten. Wir haben die in den letzten Malen vergessen. Oder was heißt vergessen? Sind einfach nicht dazugekommen, sie rauszuhauen. Aber da könnt ihr euch anschauen, wer was wo noch dazu verdient. Interessant fand ich oben diese Vorbemerkung, dass es Bundesländer gibt, in denen es auch gar keine Offenlegungspflicht für die Nebenverdienste gibt. Das ist auch ein bisschen lächerlich. Krass, echt. So, wenn man zynisch sein wollte, würde man sagen, hier stehen eher so mit Bayern und Hessen. West, West, West, West. Ah gut, Sachsen und Thüringen, aber... Ja. Na gut, Bayern ist aber halt auch das einzigste Bundesland, wo Staatsbedienstete ein ähnliches ähnlich oft krank sind wie Bedienstete, also wie Leute in der freien Wirtschaft. In Berlin zum Beispiel hat man die Höchstzahl an Leuten, die sagen, oh, ich bin für 2 Wochen krank, weil ich habe Sackjucken und ich kann nicht arbeiten, weil mein Sack, der juckt so arg. Also, ob das dann mit Korruption funktioniert, ich weiß nicht. Aber ich fand es nur interessant. Axtattacke in Düsseldorf, mutmaßlicher Täter, wohl psychisch labil. Ja, war die Zschäpe auch psychisch labil? Ich weiß nicht. Sind nicht Gewalttäter irgendwie, also das ist so ein bisschen die Feministinnen-Argumentation, zeigt nicht deren Gewalt, wie psychisch labil sie sind? Und Ist ja, das kommt Grund immer ganz für mehr. Kommt immer ganz darauf an, zu welcher Gruppe die Leute gehören. Ne? Wenn sie natürlich zu den Leuten gehören, die für ihre eigene Handlung verantwortlich sind, dann sind die ja auch nicht psychisch labil, sondern ist das Teil einer größeren Sache, um irgendwie, keine Ahnung, die heteronormative Männlichkeit aufrechtzuerhalten oder irgendeinen Scheiß. Und wenn sie halt Teil von einer schützenswerten Gruppe sind, die für ihre eigenen Verhalten nicht verantwortlich sind, dann sind sie halt psychisch labil. Ja, ist auch diese klar, ich bin froh, dass sie diesen Kindermörder gefasst haben und so, aber diese Diskrepanz hat mich schon gewundert, dass von diesem Kindermörder waren sofort Fotos, Name, Klarname etc. pp. Überall in den Medien. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird. Stellt euch mal vor, hier 1939 irgendwo in Großbritannien Tageszeitung titelt: Tausende psychisch geistig verwirrte Deutsche übertreten Grenze nach Polen. Hm. Stellt euch das einfach mal vor. So, ich keine Ahnung. Ich können wir bitte alle gleich diskriminieren? So, also ja, weißt du, überall alle Namen oder keine Namen, aber ein bisschen so eine Kongruenz, weißt du? Keine Ahnung. Ist halt auch das Problem, sobald du mit Diagnosen daherkommst. Weil das ist. Also, es ist halt wirklich umstritten. Hat man ja bei der Breivik-Sache gesehen. Ja. Der Breivik ist eindeutig wahnsinnig halt. Und das halt hier noch heißt, so der mutmaßliche Täter. Also, ich weiß ja nicht, wen sie da jetzt festgenommen haben wollen. Ich hatte auf Twitter irgendwas gesehen, dass es einen Artikel gab, der von 3 bis 4 Leuten gesprochen hat. Nee, das war die Polizei. Ich habe die Pressekonferenz gesehen. Die Polizei hat gesagt, es sind halt auf den Überwachungsvideos haben sie Leute gehabt, die weggerannt sind. Aber sie haben gleich dazu gesagt, ausdrücklich, wir wissen nicht, ob es sich dabei um weitere Täter handelt oder um Leute, die halt aus Instinkt, weil sie Schreie gehört haben oder irgendwas gesehen haben, gerannt sind. Und ich meine, in einem Bahnhof rennt man manchmal auch einfach nur so, ohne dass man was gesehen hat. Also ich zum Beispiel renne oft, wenn ich zu spät für Bahn komme. Flüchtlingskosten übersteigen Marke von 20 Milliarden Euro. Finde ich gut. Ach, was ein Glück, ich hatte gerade 20 Milliarden verstanden. Und 20 Milliarden Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland. ja, also ist Kosten, soll Kosten, also ist alles ein bisschen teurer, wie man denkt. Also ist aber eigentlich immer so, wenn der Staat irgendwas macht, dass es am Ende mehr kostet. Also, ja, vor allem, wenn die Möbel dauernd zerhauen werden und neu gekauft werden müssen. Und ja. die Industrie, die inzwischen dahinter steckt, musste sich ja erst mal entwickeln, damit man dem Staat über entsprechende Machtverhältnisse auch die richtige Kohle abnehmen kann. Also diese ganzen Schildbürgerstreiche wie die leerstehenden Erstaufnahmeeinrichtungen, die momentan Millionen kosten, obwohl sie teilweise noch nicht mal benutzt worden sind. Ja, ja. Da wird von einer gewissen Klasse wieder ordentlich abgesahnt, wie jedes Mal, wenn so eine Sache läuft. Ob das die Euro-Umstellung oder die Wiedervereinigung oder jetzt das hier ist, es wird immer ist es immer jemand da, der schnell eine Industrie schafft, die diese ganzen Bedürfnisse nicht kostengünstig regelt. Meine Frage ist jetzt so, wenn du das jetzt umrechnen würdest, du könntest damit so vielleicht ein Drittel, Hälfte allen Hartz-IV-Leuten mehr zahlen, wenn du das Geld dort ausgeben würdest. Und wie tust du diesen sozialen Sprengstoff dann kleinreden oder ignorieren? Oder ich weiß nicht. Ich möchte auch, dass man Flüchtlingen hilft, die direkt aus einem Kriegsland kommen. Aber wenn ich jetzt Leute aus Marokko habe, die mit kriminalen Banden die Städte unsicher machen und man dann sagt, das sind Flüchtlinge cost reasons und deswegen kostet das so viel. Ob das vielleicht die Leute nicht irgendwie unzufrieden macht. Also, weil das irgendwie so nicht so rational ist. Oder so, ich weiß nicht. Ist es normal? Ist es gut? Was macht das mit uns? Weißt du, ich verstehe das nicht. Wo kommt das eigentlich her? Also, wo kommt es wirklich her? Ja. Können wir die EU dafür verantwortlich machen? Oder ich weiß nicht. Also, die Hilfe schon aus finanziellen Gründen darf sich die Flüchtlingssituation vom Herbst 2015 nicht wiederholen. Hast du schon mal von Familiennachzug gehört? CSU-Politiker Singhammer. Also, natürlich wird sich das wiederholen. Das wird sich in vier-, fünffacher Zahl einfach durch den Nachzug wiederholen, wenn wir nicht irgendwie aufpassen. Ach. Ja, und wenn Erdogan dann wirklich da seinen Krieg anfängt, von dem er immer erzählt, dann werden wir noch mehr Leute bekommen. Find ich gut. Also. Hm. Hier, Algerien, Tunesien, Marokko, keine sicheren Herkunftsländer. Also ich weiß auch, dass wenn du in Tunesien in der Wüste drin an der Grenze zu Libyen rumgammelst, dass das nicht sicher ist. Aber wenn du im Norden vom Land Urlaub machen kannst, dann ist das ein sicheres Herkunftsland. Die EU schmeißt den Tunesiern Geld hin, damit sie Straßen bauen können, damit sie Schulen bauen können. Man versucht nach Besten diese jungen Demokratie eine Hand auszustrecken und sie hochzuziehen. Und man hat zum Beispiel während der Griechenland-Krise hat man EU-Kontingente aufgemacht, dass man mehr tunesisches Olivenöl kauft, damit man die Wirtschaft dort fördern kann, und hat den Griechen weniger Olivenöl abgenommen als die EU. Und ich verstehe das nicht, warum sind das unsichere Herkunftsländer? Ich keine Ahnung. Nordrhein-Westfalen wird von kriminellen Marokkanern, für die sich die Marokkaner selber schämen, die hier sind, kaputt gehauen, wortwörtlich. Drogenkriminalität, Gewaltkriminalität, weißt du, einfach, keine Ahnung, Neujahrsfeierei. Und dann sagt man kann sie nicht zurückschicken, kostet unsicheres, mein Arsch, Alter. Gerade in Nordrhein-Westfalen sehe ich die Gefahr, dass wir die irgendwann zurückschicken müssen, weil Nordrhein-Westfalen dann selber kein sicheres Herkunftsland mehr ist. Ja. Und ich meine, du kannst doch auch einen Nachbarstaat nehmen und denen sagen, komm, wir zahlen euch das, was die hier kosten würden, und ihr nehmt die einfach. Also weißt du, das würde ja auch schon gehen. Aber nein, man ist irgendwie unfähig, in Nordrhein-Westfalen irgendwas hinzubekommen. Gute SPD, die das Vormachtstellung hat, nichts geschissen bekommt. Wirklich nichts. Das Nordrhein-Westfalen, so wird Deutschland, wenn SPD Mehrheit bekommt. Das sage ich euch, ohne Spaß. Unfähigkeit, keine Verantwortung übernehmen. Ich meine, wie fühlst du dich als Marokkaner, wenn deine Landsleute jedes Mal in den Medien kommen, wie sie sich maximal daneben benehmen und der Staat es nicht schafft, da einzugreifen? Also der normale Marokkaner, der einen kleinen Laden hat, eine Bäckerei oder einen Supermarkt, wie soll der sich fühlen? Sag mir das mal, einer von der NWR-Regierung. Ohne Spaß. Also auch der Gedanke, also wenn das wirklich nicht am Ende des Jahres so sein sollte, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung kriegen, dann werde ich am Ende meiner Ausbildung auf jeden Fall sehen, dass ich ins befreundete Ausland komme. Prag soll auch sehr schön sein. Holland mag ich eh sehr gern. Also ja. Dann bin ich hier weg. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Sonst wäre ich dann so ein Don Quixote wie unser SPD-Gast. Dann müsste ich sagen, ich bleibe hier und kämpfe gegen die Unterdrückung, aber... Ja, Schwarz-Grün wäre auch schlimm genug. Und das ist ja nach wie vor das, was ich glaube, worauf es hinauslaufen wird. Ja, aber Schwarz-Grün zerlegt sich doch innerhalb von Monaten, glaube ich. Entweder die Grünen verkaufen ihre Seele vollständig und verschwinden. Da kann man sich bestimmt schön auf irgendwas einigen. Zum Beispiel darauf, dass Christentum gut ist. Schön wäre es, wenn niemand eine Mehrheit bilden könnte und sich alle nur die ganze Zeit streiten würden im Bundestag. Deswegen möchte ich das nächste Mal die FDP wählen. Weil wenn die FDP wieder reinkommt, dann haben wir AfD, FDP, Linke, Grüne, SPD, CDU. Und wenn die alle nur 5% Grünen reinkommen, dass die Grünen reinkommen sollen. Ich hoffe ja. Das ist nicht passiert. Alle über 5% und dann wird eine Mehrheitsbildung extrem schwierig. Und das wäre Best-Case-Szenario. Ja. Du möchtest Weimar echt nachspielen. Ja? Das ist dein großer Traum. Ja. Nee, ganz Chaos. Ehrlich. Die vollständige politische Desillusion des Bürgers. So. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sich in der Politik was ändern kann. Belgien hatte mehrere Jahre keine ordentliche Regierung und das Land gibt es immer noch. Muss nicht immer der Worst Case kommen, ne? Nee, aber ich fände einfach dieses, dass niemand regieren kann, das würde ich so ein bisschen so, Da liegt dann so ein bisschen Chaos in der Luft und ich denke, dass daraus was Gutes entstehen kann. Aber halt nicht Chaos. Ich sehe Abel gerade in so 20er-Jahre-Klamotten. Ich sehe da, glaub mir, ich sehe aus dem Chaos kann was Gutes entstehen. Ja, aber weißt du, nicht Chaos irgendwie von Demonstranten auf der Straße, sondern Chaos von ganz oben. Ich finde das schön. Genauso wie es Chaos in Stuttgart gibt, Schwerverletzte nach Massenschlägerei. Ich fand den Artikel so genial, weil halt ich aufgeklärt werde, dass es nicht die kurdisch und türkischen Gangs sind, die sich in letzter Zeit immer wieder Auseinandersetzungen liefern, sondern dass es Flüchtlinge waren, die diesmal mit dem Messer aufeinander losgegangen sind in einer Massenschlägerei. Finde ich absolut beruhigend, finde ich super. Also ich richtig gut. So muss das sein. Das hilft. Bei was auch immer. Sprachliche Verständigungsprobleme. Nicht zuletzt deshalb hatte die Polizei im Januar 2016 das Sicherheitskonzept Stuttgart entwickelt. Das ist auch so ein Symptom. Sobald irgendwas passiert, wird hektisch irgendein Scheiß entwickelt, damit man eine PowerPoint-Präsentation machen kann und der Presse irgendwas erzählen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da auch was dahinter steht. Bei vielen von diesen Konzepten und Plattformen und Schnickschnack. Also. Und ich meine, in Stuttgart, also die Situation ändert sich schon stark. Also, wie soll man sagen? Also, ich bin von Stuttgart nach einer durchfeierten Nacht bin ich nach Hause gefahren. Dann hat mich ein Schwarzer versucht, in der S-Bahn zu beklauen, weil er gedacht hat, ich schlafe. Dann habe ich ihn angestarrt und dann ist er schnell aufgestanden, ist weggelaufen und hat mich nicht mehr angeguckt. Aber wenn du dich pflanzen lässt auf den Sitz neben jemandem, wo du glaubst, dass er schläft und die S-Bahn komplett leer ist, der wollte bestimmt nicht klauen. Nee. Und auch in den Nachtlokalen. Also man merkt da schon so ein bisschen eine Andershaftigkeit. Also so eine aggressive Stimmung. So, weiß ich nicht. Und das auch in den Clubs, wo du halt eigentlich, wo alle miteinander nur feiern wollen, wo sie sich halt besaufen und jeder sich denkt, so geile Scheiße, wir feiern. Und dann, irgendwelche rechten Spinner, die können ja auch eine aggressive Stimmung bringen. Aber was die Leute in Deutschland irgendwie mittlerweile am echten eigenen Leib erleben, ist, dass halt auch ein Ausländer aggressiv sein kann und eine aggressive Stimmung bringt. Und im Nachtleben sieht man eher so den Teil, den man nicht unbedingt am Migrieren haben möchte, würde ich mal so behaupten. So. Mit Messer und Schlägerei und ja. Die Zeitung Aftenblatt schreibt, dass 10% der Männer, die einen Mord am nächsten Angehörigen begehen, in den Wochen zuvor Kontakt mit der Psychiatrie gehabt hatten und 5% baten sogar unmittelbar vor der Bluttat dort um Hilfe. Aus Schweden. Das würde ich sogar fast so im Raum stehen lassen. Eine suizidgefährdete Person will wegen Selbstmordgefahr eingewiesen werden, wird nicht genommen, weil es noch keinen Versuch gab. Den Versuch macht sie dann und wird dann eingewiesen. Ja, gute Nacht. Weiter oben steht auch, dass da einer einen Amoklauf machen wollte. Der hat Leaking gezeigt, also der hat seine Pläne hier und da verraten. Und dann hat der Betreuer, der Sozialbetreuer im Krankenhaus angerufen und es gab Probleme, den aufzunehmen. Also weißt du, jemand zeigt Anzeichen, dass er einen Amoklauf vorbereitet und man denkt sich nur, ach, das ist halt so wild, alles ist gut, da muss wohl sein, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ein Amoklauf, weißt du, das tut das Bruttosozialprodukt hochjagen, du kannst danach dann Sicherheitskonzepte verkaufen von einer Beratungsfirma, kannst einen privaten Sicherheitsdienst einstellen, die ganzen Operationen von den Verletzten, da geht nochmal der Verkauf hoch, wenn du dir dann überlegst, wie viele Leute sterben, so ein Begräbnis kostet auch gut Geld, gut, bisschen Steuereinnahmen gehen auch verloren dann durch die toten Leute, aber im Grunde ist es genau das, was irgendwie, weißt du, das steigert so die Wirtschaftsleistung, weißt du, ich keine Ahnung, was steht dahinter, was denkt man sich, wenn jemand sagt, ah, da ist Amoklauf und so, da ist jemand, der geistig verwirrt ist und die Leute sagen, nee, egal, das muss so sein, das ist gut. Ja, ich würde sagen, mit mehr Zivis wäre das nicht passiert. Ja. Chris, das war ein Low Blow. Ich kommentiere sowas gar nicht. Sexismus tut auch Männern gut. Weh. Ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch wieder einfach so ein Blablabla, toxische Männlichkeit. Ja. Ja, lass doch kurz durchgehen. Geh doch mal. Lass mal kurz lesen. Okay, die Geschichte vom Vater, der sagt, mir geht's besser, steht auf und stirbt dann an einem Herzinfarkt. Männer, die sich nicht helfen lassen, Männer, die bla bla bla. Ja, das ist ja echt schade. Männlichkeitsbilder, Alkoholismus. Ultras, okay. Oh, Ultras. Was für Ultras? Und für Urwin ist Mannsein unweigerlich verbunden mit einer Mobkultur. Wir müssen uns ständig vor anderen Männern unter Beweis stellen. Ach du Kacke, wo lebst du? Und in welchem Jahrhundert lebst du? Also. Ganz ehrlich, das kann man haben, wenn man will, muss man aber nicht. Ja, eben, wenn du möchtest, kann dein ganzes Leben ein Schwanzvergleich sein, aber ist viel zu anstrengend. Mehr als jede andere Gruppe in der Gesellschaft lassen wir Männer uns von Männern definieren. Aber das sagen doch Frauen, sagen doch die ganze Zeit, wir wollen uns nicht mehr über Männer definieren, wir wollen uns über Frauen und transqueere Kaninchenkins identifizieren. Dann lass uns Männer doch uns Männer definieren. Ist doch dasselbe in Grün. Ja, aber ist denn das überhaupt so? Also ich würde das auch nicht sagen. Gott, Männlichkeit wäre etwas Erstrebenswertes, bla. Urwin ist kein Experte für Genderfragen. Wieso, weil er ein Mann ist? Es war eine Feministin, die das Buch überhaupt möglich gemacht hat, ne? 2000, ach, Lori Penny. Ah ja, okay, Lori Penny besorgte ihm einen Literaturagenten. Na dann. Ja, Lori Penny, die kennt sich aus mit Männern. Ist ja selbst einer. Ich habe einen Buchvertrag mit 23 Jahren bekommen. Mich hat vorher niemand gekannt. Und ich schreibe über ein Thema, von dem ich zunächst keine Ahnung hatte. Ja, super. Ja, aber die super. Ideologie stimmt, von daher. Ja, eben. Aber so ging es mir doch auch bei der Digra. Da hat mir auch einer, der für ein feministisches Blatt geschrieben hat, der bei der Videospiel-Digra in Lüneburg war, der hat mir auch gesagt, ja, da kann ich dich in die Redaktion reinbringen, ich reiche dich mal weiter, da musst dich nicht mal mehr als Frau ausgeben, damit du dort schreiben darfst. Da dachte ich mir auch, also so prekär bin ich jetzt noch nicht, aber danke, dass du mir einen Strap-on verkaufen möchtest. Keine Ahnung. Ja, du definierst dich halt nur über andere Männer. Ja. Also wie er hier, über die Lori, den anderen Mann. Wir sind kein Trend, die binäre Geschlechterrollen zu entsprechen, verstehen einige jungen Leute ihre Gender-Identität als fließen. Ja, du hast Gender verwirrte Jugendliche und auf der anderen Seite hast du, keine Ahnung, Nafris. Und das ist Deutschland das Beste. Ich würde auch sagen, dass diese Gender-Identität ziemlich fließend ist. Und, der Freitag, der tut sich auch oftmals gern Tipps holen aus Publikationen, die Dugin geneigt sind. Also Dugins langer Arm nach Deutschland endet bei der Freitag. Nicht nur bei anderen Gruppen auf der rechten Seite, sondern Dugins langer Arm der Freitag. Das kann man sich da angucken. Der Dugin, der weiß ja auch, warum er das immer empfiehlt. Aber eigentlich braucht er den ja nicht zu fördern, weil der Freitag ist doch eh nur das Hobbyprojekt von einem neureichen Journalistenzögling. Also. Ja, schon. Aber auch mit, wir sind kein Trend. Also wenn wir tatsächlich so viele genderfließende Menschen bekommen haben in den letzten Jahren, dann hat das entweder Umweltauswirkungen, also so irgendwelche Chemikalien oder so, weil warum soll das in 30 Jahren sich so schlagartig ändern? Oder ist das vielleicht echt ein Trend? Entweder sind wir genetisch, hormonell komplett über den Haufen geworfen worden durch irgendwas. Oder ist es vielleicht einfach nur ein Trend und leicht zu beeindruckende Jugendliche folgen dem halt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Also ob IB, Antifa oder Gender Gaga, weiß ich nicht. Die armen Jugendlichen. Da würde ich eher Medikamente vorziehen, glaube ich. Ich auch, also. Ach, Vault 7. ich finde es gut, dass die Tagesschau diesmal auf den Inhalt von Leaks eingeht, weil während dem Wahlkampf hat sich ja niemand den Inhalt von Leaks angeguckt bei der Tagesschau. Da war das irgendwie egal, da hieß es nur, die Hillary, die hat E-Mails gehabt und die E-Mails, die sind verloren gegangen und deswegen steht sie in der Kritik. Und jetzt hat man sich sogar mal die Mühe gemacht und ist auf den Inhalt eingegangen. Das ist ja Qualitätsjournalismus, Tagesschau. Ihr blüht auf. Ich finde das gut. Also, naja, gut, so ich teilweise denke, mit Substanz. Das sind so Sachen, die waren so erdrückend und so stimmig, dass da nicht viel zu machen war. Und die Presse beruft sich ja darauf, dass WikiLeaks an dieser Stelle zum ersten Mal die Leaks redigiert hat. Also klar, E-Mails, Klarnamen etc. rausgenommen hat. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass das jetzt eher bearbeitet wird, weil es halt eine sozusagen legitime Quelle da ist. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, weil die haben ja damals noch kooperiert mit New York Times und Spiegel und allen möglichen, um genau solche Sachen halt zu machen. Also als die Snowden-Enthüllungen waren. Da waren sie auch noch auf der Seite. Nur jetzt mit dem Clinton-Kram, als es dann plötzlich gegen ihre Kumpels ging. Da war dann war es dann plötzlich das böse WikiLeaks. Und generell, also Vault 7, weißt du, die CIA, was sie denn so macht, das ist lustig. Die tut zum Beispiel Bronies infiltrieren. Also, weil sie eine mimetische Kriegsführungsabteilung da mit Bronies gegen was auch immer kämpft. Unter anderem. Aber ist so irgendwie das Lustigste in den Leaks. Und halt generell ein Geheimdienst, der spioniert. Wer hätte das vorhersehen können? Also, interessant ist auch noch dieses Detail, was hier jetzt steht, dass die diverse Smart-Home-Geräte, unter anderem Samsung-Fernseher. Und ich erinnere mich noch genau dran, das war bei uns ein geflügeltes Wort, irgendwie von einem Vater, von einer Mitschülerin von mir, der meinte, er beholt sich kein Kabel, weil dann könnte die mir doch in die Wohnung gucken. Ja, so Glasfaser geht in beide Richtungen. Ne? Recht hat er gehabt, also inzwischen zumindest. Dann kannst du deinen Fernseher komplett ausschalten und die Kamera im Rahmen und das Mikro nimmt dich trotzdem weiter auf. Vielen Dank. Fast, also was die gemacht haben, ist, dass sie sozusagen eine Art Fake-Ausschaltprogramm auf das Gerät gespielt haben, nach dem Motto, du denkst, du schaltest es aus, aber es sendet eigentlich noch weiter. Ja. Und ich muss jetzt gerade nochmal fragen, habt ihr schon über die kompromittierten Programme gesprochen? Nee. Ihr VLC Media Player, TrueCrypt, diese Verschlüsselung wieder, ja, war ja damals schon im Gespräch wegen Heartbleed. Was war noch mit dabei? WinRAR, was auch viele Menschen benutzen, ja, wurden halt gezielt attackiert mit diesem Exploit, der es halt eben möglich macht, auf Windows 10, Windows 7 Betriebssysteme zuzugreifen. Und was auch noch ganz witzig war, die Geschichte mit den Strukturen für den Aufbau eines Meme Warfare Centers. Ja. Ja, ist genial, Mann. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt vorweggreife und ihr noch ein bisschen über die technischen Aspekte sprechen wollt, aber gerade deswegen bin ich jetzt kurz nochmal doch in den Livestream gekommen, weil ich das einfach so unfassbar witzig fand. Ja, hattest du nicht auch dieses Schaubild gepostet, wo praktisch genau. Ja, also da muss ich jetzt aber nochmal was korrigieren. Das ist aus einem älteren, aus einem älteren Leak und hat so direkt mit Vault 7 leider nichts zu tun. Allerdings, was halt eben gemacht wurde, war halt eben da so eine, also es wurde sich dann halt eben bemüht, so eine Struktur aufzubauen, um halt die mimetische Kriegsführung zu intensivieren, wie wir das schon mal so schön ausgedrückt haben. Da hat man sich nach Trump wohl dieser Wirkung von Memes angenommen, ja, und versucht nochmal die Online-Communities besser zu verstehen und wie sie halt eben diese Memes benutzen. Und was jetzt aus dem Vault 7 Leak noch hervorging, also das ist jetzt aus dem Vault 7 League, da haben die zum Beispiel Listen angefertigt mit Text-Emojis, um Online-Communities zu infiltrieren. wenn ihr das googelt, findet ihr das garantiert schnell. Das ist so eine Liste mit ungefähr 300 Zeichen. Und ich finde es einfach so unheimlich witzig, wenn ich mir vorstelle, wie da so ein CIA- oder NSA-Agent vom Computer sitzt, mit der Liste geöffnet und dann irgendwie, keine Ahnung, Sachen schreibt wie Shady Lay, my fellow centipedes, und dann halt eben da sich so ein passendes Text-Emoji da raussucht. Also das ist ja wirklich, da bist du fürs Shitposten bezahlt, ja. Traumberuf, sag ich mal. Ja, aber die haben ja dann selten dran Spaß, ne? Ja, dann sind sie selber schuld. Also wer am Shitposten keinen Spaß hat, der macht was falsch, ja. Wenn irgendein Geheimdienst da draußen eine gut dotierte Stelle zu vergeben hat als Shitposter, ruft mich an. Meldet euch. Ja. Bei mir bitte auch. Das geht an CV dann. Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Ja. Wir könnten auch als Team sehr gut direkt, wenn das Gehalt stimmt, kommen wir alle. Ja gut, das wollte ich jetzt noch mal kurz dazu erzählen. Ich such gerade noch einen Post. Da war auch mal auf Poll, haben sich zwei Leute unterhalten, dann haben sie sich darüber aufgeregt, dass sie Poll-Threads durchlesen müssen in ihrer Mittagspause und dann ihrem Vorgesetzten erklären müssen, ob das bedeutet, dass die türkischen Bürger unzufrieden mit ihrer Regierung sind. Wie gehen denn ihre Untersuchungen voran? Ja, also ich habe mir jetzt gerade dieses Thread ausgedruckt und lese mir gerade nochmal alles durch. Ja, und dann muss er so, weißt du, muss er da quasi so in so einer PowerPoint-Präsentation, also hier sehen wir User mit der ID IB3444, der schreibt, ja, da muss er erstmal erklären, was Keck ist, dann fragen die noch so interessiert nach, wie Magic, das klingt interessant, erklären Sie das doch mal, weißt du? Und, oh Mann. Ja, Shady Lane. Ja, du musst ja für jeden In-Joke eine halbe Stunde lang ausholen. Ja, ich mal. Super. No. Ja, also scheinbar arbeitet jetzt hier irgendwie die Trump-Regierung mit WikiLeaks zusammen. Was ich auch ganz lustig finde, es wird hier einfach so gesagt, irgendwie so, dass sie das machen, und dann wird hier irgendwie behauptet halt, das wäre, weil die ja so viel von Conspiracy Theories halten im Weißen Haus, wo ich mir so denke, also wenn die gewählte Regierung von einem Land irgendwelche anderen Leute braucht, um sich darüber zu informieren, was das eigene Land für Programme irgendwie fährt, dann ist das mit dem Deep State wohl schon ganz schön weit geraten wahrscheinlich, ja. Also, sehr demokratisch ist das nicht. Ach Quatsch. Ist doch alles sehr... Kein Grund zur Sorge. This is fine. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber alleine halt schon die Tatsache, das ist irgendwie BuzzFeed Publication. Ja, aber ich meine, ist nicht WikiLeaks sowas wie ein Geheimdienst ohne Nation im Endeffekt? Moment mal hier, letzter Absatz. Again, maybe this is entirely coincidental, but WikiLeaks' history of being used by Russian intelligence to support Trump. Moment mal, das war überhaupt nicht erwiesen, oder? Nein. Es hatten sich so ein paar Leute aus dem Arsch gezogen, glaube ich. Ja. Also, ich meine, das Ding ist halt auch, also wenn du jetzt bei einem Verbrechen erwischt wirst, dann ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, wo die Information rauskommt und halt auch deine eigenen Missdeeds. Dass natürlich man dann auch nachher schaut, wer denn wie eingebrochen ist. Okay, ja, kann man machen, aber wisst ihr, was ich meine? Also das, was ja die Hillary gemacht hat, das hat ja kriminelle Energie an sich enthalten. Und da ist jetzt die Frage, ob das jetzt tatsächlich von wem auch immer kam, erstmal gar nicht so wichtig unbedingt. Also und selbst wenn es die Russen gewesen wären mit dem Leak, USA und Russland haben ein Abkommen, dass sie sich miteinander helfen, Kriminelle zu verfolgen. Also so illegal, über WikiLeaks-Channel ist dann vielleicht öffentliche Kommunikation, hätten sie private Mails schreiben müssen, wenn sie es denn waren, aber ja, keine Ahnung. The Enduring Darkness of International Women's Day. Interessant finde ich, dass in foreignpolicy.com, also theoretisch einem renommierten Blatt, so, ja, von das eben war auch schon von Foreign Policy. Also, warte, wo war der Absatz? Also, es steht auf jeden Fall ein Haufen Scheiße drin. Also, ein Haufen Scheiße. Das ist halt, weißt du, so feministischer Bullcrap, der halt auch bei BuzzFeed stehen könnte. Und ich finde es aber irgendwie, also man muss jetzt Foreign Policy und deren Sichtweise nicht mögen. Aber trotzdem ist deren Sichtweise auf einem hohen intellektuellen Niveau ausgedrückt. Und ich finde es irgendwie interessant, dass selbst die jetzt sich denken, ich lasse mal die Kulturmarxisten hier ihren Dünnschiss in die Welt verbreiten. Warte, ich suche gerade noch nach dem Zitat. Weil irgendwie der Nachbarsjunge hat irgendwie Kant verwendet. Und das war furchtbar. Ach komm, lass ja doch über Philosophie reden, ist doch okay. Ja, Kant finde ich auch gut. Ja, I don't mean to brush aside the advance and victories. 2 centuries ago, women were legally viewed as chattel in most US states. Die erste Presse in den USA, die erste Pressemaschine, hat eine Frau besessen in den USA. Scheiß Kulturmarxismus. Andere Geschichten erzählen. Vergangenheit uminterpretieren. Für Femsock. Die beliebte 1 in 5 Chance, vergewaltigt zu werden. Ja, ach Gott. Wir sind alle Gefangene unseres Aufwachsens, ja, ganz sicher. Lügner. Und man könnte ja meinen, dass zumindest die Intellektuellen Bullshit-resistent sind oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach nur krass, dass sozusagen dieser Bullshit in Foreign Policy steht. Wenn er in BuzzFeed steht, okay, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich. Das Einzige, was bei Hillary Clinton nicht stimmt, ist, dass ihr Mann nicht drüber gesprochen hat, was für ein furchtbarer Mensch er ist. Nee, sie es nicht ansprechen kann, weil sie zu schwach ist, die starke Frau oder was. Außerdem ist doch die Motivation eine ganz andere gewesen, das Maul zu halten, nämlich Machterhalt und Gelderhalt. Das wird hier einfach ausgeblendet, das Motiv. Das war eine Zweckgemeinschaft und fertig. Lustig ist ja auch, dass ihre NGO alle Spenden zurückgezogen worden sind. Oder nicht alle, aber absolut überwiegende große Anteil an Spenden, die sie erhalten hat, nachdem sie nicht gewählt worden ist. Und jeder sagt, das ist normal, das muss so sein. Hm. Weil das ist gut, wenn jemand eine NGO hat und von verschiedenen Ländern Spenden bekommt und Präsident werden will. Also das ist auf jeden Fall gut. Also, wie sollten wir kämpfen? Wie immer, durch Wahlen, durch Gesang, durch Artikel, durch Straßenaufmärsche und damit, dass wir Stereotypen jeden Tag irgendwie bekämpfen und schlechtes Benehmen. Everything is sexist, everything is racist und so weiter und so fort. Ganz schlimm. By not being afraid, mehr Pathos geht ja auch nicht mehr. Ich glaube, Frauen werden, das ist wie im Zweiten Weltkrieg mit den Japanern in Amerika, Frauen werden demnächst in Internierungslager gesteckt, habe ich gelesen. Das Geile ist ja, dass der Soros für den Women's Day $250 Millionen gespendet hat, $254 Millionen. Ich denke mir dann jedes Mal so, the revolution will be sponsored. Ja, scheiß Drecks, nützlichen Idioten, ihr seid so unglaublich dumm. Unglaublich dumm. Kulturmarxismus in der Reinform. Apropos unglaublich dumm. Ja. Ich mal ein bisschen auf die Liberalen scheißen. Und zwar hat sich hier, das ist also diese alte Partei, das ist quasi die Gruppierung, also es gibt ja im Europäischen Parlament so verschiedene Gruppierungen. Es gibt irgendwie 2 verschiedene Konservative oder 3. Es gibt so eine grünen Gruppierung. Und es gibt halt auch diese alte Group. Das ist halt die Allianz der liberalen Demokraten im Europaparlament. Und die haben hier jetzt nach dem Frauentag irgendwie lauter bekloppte Sachen hier bei Facebook geteilt. Zum Beispiel dieses hier über Mansplaining. Die möchten ihre Aufmerksamkeit auf Mansplaining richten. Haben Sie das schon mal erfahren? Wie können wir das bekämpfen? Teilen Sie Ihre Ansichten. Diese Change you want to see. Also ich glaube, dass Elektrohalsbänder, Elektroschockhalsbänder für Männer eine gute Möglichkeit wären, ja, sodass du als Frau dann eine App hast, in deinem Handy drin und an einem Umkreis von 10 Metern jedem Mann einen Elektroschock geben kannst, weil dann gibt es kein Stare-Rape mehr, kein Fart-Rape, dann tun die Leute ihre Beine nicht zu weit auseinander machen, in der S-Bahn Mansplaining ist dann auch erledigt, dann kannst du als Frau rumlaufen, dann kannst du immer auf den Buzzer drücken, wenn dich die männliche Präsenz stört. Ich finde das gut, das wäre progressiv. Jedes Beispiel in diesem Video, was hier von so einem BuzzFeed-ähnlichen Boulevard-Drecks-Ding irgendwie stammt, ist entweder aus dem Zusammenhang gerissen. Also es gibt da zum Beispiel so diesen Clip, wo der eine irgendwie so sagt, so ja, nee, ich weiß besser Bescheid, weil ich bin ein Mann. Und dann wird das immer abgebrochen so. Und in Wahrheit, das hat auch der Doktorand in seinem einen Video mal komplett abgespielt gehabt. Da geht es halt irgendwie darum, warum die Männer Frauen ansprechen und die Weiber, die da irgendwie in diesem Panel da sind, die meinen natürlich wieder, dass sie ganz genau wissen, warum das so ist und so. Und der Typ meint halt eben so, nee, ich bin ein Typ und ich weiß es besser, wie Männer da ticken. Und ich kann mich nicht in die Frauen reinversetzen, genauso wie Frauen sich nicht in mich reinversetzen können. Und das ist natürlich wieder, das geht natürlich gar nicht. Also den Frauen zu unterstellen, dass sie nicht ganz genau wissen, wie die Männer ticken, das ist natürlich unmöglich. Ja, und dann halt so Sachen wie diese Szene hier aus Sex in the City und sowas, also halt Fiktion, von der sich irgendwelche Leute ausdenken. Das ist dann hier irgendwie Mansplaining. Und das nächste Ding, was wir noch hatten, das war zum das habe ich jetzt nicht eingeblendet, da ging es um das Gender Budgeting und das ist also, das war ein Beitrag vom Economist, den sie da geteilt haben und gemeint haben, so ja, hier Gender Budgeting ist wichtig und dann habe ich mir diesen Beitrag durchgelesen und da standen dann so Sachen drin wie, man muss immer bei allem, was die Regierung macht, muss man gucken, wie das Frauen und Männer unterschiedlich beeinflusst. Und zum Beispiel, wenn man jetzt die Gelder für Initiativen gegen Gewalt gegen Frauen runterfährt, dann muss man hinterher noch viel mehr Geld bezahlen, weil ja dann die ganzen Krankenhäuser voll sind mit den Frauen, die dann alle geschlagen werden und so. Und da stand da original so drin, so ein Economist-Artikel, wo ich mir echt denke, meine Güte, seid ihr bekloppt, weil so als ob alles, was man da irgendwie macht, ne, inklusive diese ganzen Scheiß Sachen, die sie irgendwie haben, so nach dem Motto, ja, hier Männer, redet nicht so und so und macht keine Witze über Vergewaltigung, weil das führt zu Gewalt gegen Frauen, dieser ganze Scheiß, ne? So, das ist alles, wenn man das wegstreicht, dann werden Frauen verprügelt. Also gibt es dann auch Border Budgeting, sodass wenn du keine Grenzsicherung betreibst, die Polizeikosten am Neujahr in Köln sie so nicht. Sowas haben sie nicht. Aber das ist haram. Es beruht halt auf der Annahme, dass man ganz genau weiß, wie das wird, ne? Wie das alles beeinflusst. Und dass man, ne, also sowas Verrücktes. Und das ist auch so, in Deutschland wird das auch gemacht, von der SPD zum Beispiel. Die haben auch bei mir hier im Stadtratsbereich, wo ich wohne, da gucke ich mir hin und wieder mal die Anträge und sowas an, die da sind. Da steht auch unter jedem Ding irgendwie drunter Gender-Aspekte. Wie werden Frauen und Männer unterschiedlich dadurch belastet? Und wenn da nur irgendwie steht, die werden nicht unterschiedlich belastet, das steht immer irgendwie darunter. Ich finde das gut. Weil das alles Hellseher sind in der Politik. Ja, dieses hier wurde uns von einem Zuschauer zugespielt. Das ist hier irgendwie vom Panoramablick zurück in die Geschichte. Das würde ich jetzt einfach mal abspielen. Ist mir auch nicht angeguckt, aber schauen wir mal. Musik. Frauen heute, sind sie anders als früher? Schon immer gab es stille und impulsive, verwegene, energische, handfeste und naive, verspielte, mütterliche, schlichte und elegante. Viele Attribute begleiten die Frau, seit Jahrhunderten unverändert. Das 20. schenkte ihr ein neues. Sie wurde gleichberechtigt, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Kann man der Frau von heute also gratulieren? Im Alltag, etwa hinterm Steuer, wird aus der Gleichbewertung graue Theorie. Der stereotype Ausruf, natürlich eine Frau, umfasst die ganze Skala männlicher Verachtung für die gesamte Weiblichkeit, die sich der Technik zu bedienen wagt. Die Frau darf gar nicht Auto fahren können. Sie ist und bleibt nach festgefügtem Urteil ängstlich, langsam, schreckhaft, kurzum eine Sonntagsfahrerin. Aber dieses Urteil stammt von gestern. 1950 war jeder 20. Teilnehmer am bundesdeutschen Kraftfahrzeugverkehr eine Frau. Heute ist schon fast jeder dritte Motorisierte eine Frau. Sie fährt zur Arbeit, sie nutzt das Auto im Beruf und das heißt, jede dritte Motorisiertinne. Muss ich leider verbessern. Was hast du gesagt? Motorisiertinnen? Ja. Mit einem Mercedes-Sternchen zwischen motorisiert und innen. Also ziemlich sexistisch, was Panorama da sendet. Worauf ich kurz eingehen möchte, ein kleiner Schwing, die Motorisierung der Frau, das erinnert mich ein bisschen an Freedom Torches, also noch vorm Ersten Weltkrieg sind in den USA auch Feministinnen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, weil es verpönt war, für Frauen in der Öffentlichkeit zu rauchen. Und dann war, glaube ich, Lucky Strikes, hat Freedom Torches für frei rausgegeben und meinte, ihr seid nicht emanzipiert, ihr solltet in der Öffentlichkeit rauchen, hier habt ihr kostenlose Zigaretten, die ihr beim Demonstrieren rauchen könnt. Und die Frau ans Steuer, also ich möchte, dass Frauen Auto fahren können, ich möchte es niemals weghaben, sollen sie, gleiches Recht für alle. Ich finde es lustig, dass irgendwie so, Autoboom, Deutschland, alle Frauen ans Steuer, ist irgendwie schon lustig. So. Frauen unterwegs. Wohin? Zur Haushaltsmesse? Zur Gartenbauausstellung? Sind es Hausfrauen, Mütter, Berufstätige? Frauen unterwegs. Wohin? Ja, das ist das bei, alles auch. Aber hier treffen sie als Politiker. Wo sie immer irgendwelche alltäglichen Sachen vorstellen und dann und wie so eine Kunstsendung. Und so, aber wo kommt es her? Und wohin bewegt es sich? Oh, die ist gleich den Sumpflandschaften von so und immerhin irgendwelche ganz bekloppten Vergleiche und Metaphern und so weiter. So kam mir das gerade vor. Er ist auf jeden Fall aus dem Weltfrauentag schon der internationale Weltfrauentag geworden. Außer für die Frauen in Saudi-Arabien. Nationale so Frauentage zerschlagen und so, ne? Nationaler Weltfrauentag, ja, das kommt in Zukunft. Wir rennen im Europaparlament in Straßburg zu einem Informationsgespräch zusammen. Von allen sechs Mitgliedstaaten gefasst werden müsste. Und weil der Präsident eines Mitgliedstaates, Herr General de Gaulle, Direktwahlen zu einem europäischen Parlament nicht, in seine Vorstellungen passend findet. Sie sehen, dass es Bremser gibt in Europa. Bremser sowohl bezüglich der demokratischen Entwicklung, als auch bezüglich der weiteren Integration. Worauf wir Parlamentarier. Es ist kaum 50 Jahre her, dass es in Deutschland Lehrlingen, Geistesgestörten und Frauen verboten war, Vereinen beizutreten oder sich öffentlich zu betätigen. Aber streitbare Damen überwanden das uralte Gebot, die Frau schweige in der Gemeinde. Ihre Nachfolgerinnen jedoch haben einen Boost neuer Vorurteile zu bekämpfen. Die wahre Frau trauge nicht zur Politik. Als ich das gehört habe, ich weiß nicht warum, die andere Teilzeit, dass Geistesgestörte, dass denen verboten war, sich an Vereinen zu beteiligen. Ich nehme es mir nicht übel, Teilzeit, aber ich musste einfach an dich denken. Ich glaube, das ist querfeindlich jetzt gewesen. Quer bei Fuß, sage ich dann immer. Quer bei Fuß. Tick. Politikerinnen seien unweiblich, reizlos und ohne Charme. Die echte Frau halte es mit Küche, Kindern, Kirche und überlasse die Bestimmung ihres Geschickes Männern, die ihr der Gatte oder der Pfarrer als empfehlenswert bezeichnet. Für diese Damen hier ist Politik allerdings längst nicht mehr tabu. Und doch sind sie Frauen. Echte. Aber sind sie das wirklich? Ja, aber es ist auch lustig, dass sie gerade dieses Beispiel haben von den Frauen, die sich darüber aufregen, dass Europa nicht groß genug ist. Sie sind echte Frauen und dann zeigen sie ein Bild von verwelkenden Blumen. Es tut mir leid, aber ich finde das sexistisch. Schon ein bisschen, ja. Damen beim Empfang. Hier ist sie eingeladen, die Frau als Frau. Mit Selbstverständlichkeit bewegt sie sich in der Gesellschaft. Das ist auch schon wieder Stenkefeld. Es geht darum, die Frau als Frau zu verstehen. Doch wenn die Einladung, wie das so üblich ist, Herrn X und Frau Gemahlin gilt und er bekommt den Schnupfen, geht sie dann allein? Oh, nicht doch. Ganz unmöglich. Ganz anders, wenn Frau X gerade an Migräne leidet. Er geht allein. Er kann das selbstverständlich. Ist ja auch sexistisch. Er ist ja schließlich Mann, auch allein. Finde ich aber gut, dass sie geschlechtsneutrale Pronomen verwenden, nicht Frau X. Die alten TV-Übergänge, ey. Super. Stop Motion. Auf Reisen zu speisen kann auch heute manchmal ein Vergnügen sein. Doch unbegleitet, eine Dame allein, das kann keine sein, demonstriert mancher Ober und hält auf Distanz. Die kann warten. Warten? Warten kann die. Ja, die kann in Straßburg warten. Sie muss sich ganz alleine, guck mal, jetzt muss sie sich ganz alleine ihren Stuhl da irgendwo hin. In der dunkelsten Ecke des Restaurants. Ja. Die verwelkenden Blumen stehen auf dem Tisch. Was für eine furchtbare Ungleichbehandlung. Reist sie oft, hat sie Übung und streicht das Trinkgeld schon jetzt. Warum wohl, Herr Ober? Die raucht ja auch noch. Das kann ja, eben, ich wollte gerade sagen, also die olle Kuh, also die kann froh sein, wenn die wie im Restaurant nicht auf der Straße landet und sich da ihre Fluppe anstecken will. In Straßenbahnen und in Autobussen genießt die Frau die Gleichberechtigung vollendet. Er sitzt sie ab. Und sie, die nicht mehr lernt, wie man graziös in Ohnmacht sinkt, hat Zeit zu üben, wie Eva sanft und weiblich von oben aufschaut zum stärkeren Geschlecht. Von oben aufschaut. Mädchen, viele Mädchen auf dem Wege zur Universität. Sie belegen über ein Fünftel aller Studienplätze. Undenkbar noch am Anfang des Jahrhunderts. Ein Ärgernis auch heute für manche Hochschulväter. Die meisten Studentinnen suchen nach Dozentenmeinung hier lediglich den Mann fürs Leben. Ein anderer Teil ist von Papa geschickt und nur verschwindend wenigen gesteht man Fachinteresse zu. Gute Prüfungsergebnisse erzielen sie im Allgemeinen trotzdem. Durch stures Pauken heißt dann die Erklärung. Scharfsinn und Denkvermögen gelten als Privilegien des Mannes. Darum wohl blieb die Professorin in unserem Lande eine Rarität. 3,5 von 100 aller Hochschullehrer sind immerhin schon Frauen, Assistentinnen inbegriffen. Doch unter den planmäßigen Professoren mit offizieller Würde und entsprechendem Gehalt beträgt der Frauenanteil 0,6%, obwohl es nicht an Nachwuchs fehlt. Hier, wo die Koryphäen der kühnsten Wissenschaft durch ihre Wirkungsstätten schreiten, hat die Lehre vom physiologisch bedingten Schwachsinn des Weibes auch Weltraumflüge überdauert. Meint ihr, ja. Hier dürfen Frauen unbehelligt wirken. Geduldig fügen sie sich monotonem Gleichmaß und nehmen hin, dass Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Präzision weit niedriger bewertet werden als Muskelkraft. Auch dienen darf sie ohne Konkurrenz als Schwester und als Assistentin bei Ärzten oder im Labor. In den Büros als Sekretärin, rechte Hand, Gedächtnisstütze. Zur Hilfestellung ist sie unentbehrlich. Zum Handeln, Führen und Entscheiden aber taugt im Prinzip allein der Mann. Das ist nicht aller Menschen Meinung, wenn auch noch Ansicht vieler, die Frauen selbst nicht ausgeschlossen. Nicht dieser Frauen. Sie trafen sich, um Wege aufzufinden, die auch der Frau die Chance öffnet, in Führungspositionen aufzusteigen, wenn sie will. Die Tagung könnte glauben machen, die Zukunft habe schon begonnen. Die Damen hätten nur nicht recht gewollt. Vor 100 Jahren trat die erste Eva in den Postdienst. Das war ein Wagnis damals. Ängstlich wartete die Obrigkeit, ob die Tugend der Postbeamten den Verführungen der Zirzen widerstehen werde. Heute ist die Post der größte Arbeitgeber bundesdeutscher Weiblichkeit. Von der Hilfsarbeiterin aufwärts. Aufwärts allerdings mit Maßen. Also bei der Deutschen Bundespost haben wir 1.632 männliche Beamten des höheren Dienstes. Und nur 17 weibliche. Es sollten mehr sein, kritisieren die Damen in der Runde und hören sehr erstaunt, wie froh der Postminister wäre, hätte er sie nur. Und ich wäre allen Damen herzlich dankbar, wenn Sie überall und wo Sie immer Gelegenheit haben, darauf hinweisen können, dass wir die Beamtinnen des höheren Dienstes, ob Juristin, Volkswirte, Diplomkaufleute und so weiter, bei der Deutschen Bundespost mit offenen Armen erwarten und empfangen. Auch ohne Studium ist... Oh, was für ein Sexismus. Was für ein Leute ausschließen. Ich bin getriggert. Das Ding ist, das Ganze ist ja vor der 68er-Revolution und ein Haufen von den Sachen erledigen sich innerhalb von 4-5 Jahren, jetzt ja auch bald. Also das mit den Unis und so, das ändert sich ja kurz nach diesem Bericht im Endeffekt. Ganz ohne Zölibatsverpflichtung. Man kalkuliert, wer heiratet, kommt später wieder. Mit 40, wenn die Kinder groß sind, ist eine Frau von heute nicht Matrone. Ist unsere so moderne Wirtschaft in dieser Frage auch modern? In der Geschäftsleitung dieses Konzerns gibt es, wie in den meisten Wirtschaftsunternehmen, keine Frau. Was sagen die Herren, die zur Führungsschicht gehören, zu einer Dame als Kollegin? Nein. Nein. Nein, weil ich der Auffassung bin, dass die Frau zu sehr von der Gefühlsseite her urteilt. Die Anforderungen, die an Vorstandsmitglieder gestellt werden, sind doch so groß, dass sicherlich manche Frau dann schon nach kurzer Zeit kapitulieren würde. Meines Erachtens bringt die Frau für diese Tätigkeit keine ausreichende Härte mit. Das halte ich absolut für ein Vorurteil. Und alle anderen Argumente halte ich auch für Vorurteile. Sieh an, es gibt auch Vorurteilslose, die einer Dame Führungsqualitäten zugestehen. Warum nicht? Es haben sich ja auch schon Männer in reinen Frauenberufen durchgesetzt, beispielsweise als Raumpfleger. Ich würde also an sich die Frage bejahen wollen. Dabei glaube ich allerdings, dass bei einer Frau das Format noch größer sein müsste als bei einem Mann, um die gleiche Anerkennung zu finden und sich gleich durchsetzen zu können wie ein Mann. Ich hätte grundsätzlich keine Bedenken gegen eine Dame. Voraussetzung ist mehr, meine ich, die menschliche als die fachliche Qualität. Ich könnte mir eine Dame sehr wohl als Abteilungsleiterin vorstellen, aber auch da werden sich Schwierigkeiten ergeben. Bedenken Sie bitte, dass gerade weibliche Abteilungsleiter sehr stark der Kritik ihrer männlichen Mitarbeiter ausgesetzt sind. Und es dauert lange, bis ein Mann von seinem Thron herabsteigt. Gewiss. Und da es hunderte von Jahren gedauert hat, bis ein Gesetz entschied, die Frau ist auch ein Mensch, so bleibt zu hoffen, dass auch für Frauen im profanen Alltag das 20. Jahrhundert allmählich anbricht. Also ganz ehrlich, so in einer Zeit, wo es keine Empfängnisverhütung gibt und du als Frau sexuell aktiv bist, ich weiß nicht, wie du da hättest viel arbeiten können. Ich weiß nicht. Also ich keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie das im 16. Jahrhundert gewesen wäre. Also wenn du nicht verhüten kannst, dann, wenn du unfruchtbar bist, dann könntest du aufsteigen, und wenn du trotzdem Spaß an deiner Sexualität gehabt hättest, dann, keine Ahnung, wenn du nicht verhüten kannst. Also als schwangere Frau eine Karriere haben, ist schwer. Also ich weiß nicht, ob das dann Benachteiligung im 16. Jahrhundert ist, wenn du weniger oft gearbeitet hast, weiß ich nicht. Also Aber ich stelle mir das schwer vor, im 8. Monat schwanger sein, im 17., 18. Jahrhundert irgendwie zu arbeiten, in Zeiten, wo du größtenteils keine Maschinen hattest, rein durch Muskelkraft viele Sachen gemacht hast oder mit Tieren oder halt dann eine Windmühle oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das so die super Unterdrückung durch die Jahrhunderte durch ist oder ob das vielleicht auch einfach Lebensrealität ist, dass du so nicht in einem Bergbauwerk arbeiten kannst, wenn du schwanger bist. Ja, vor allem, bist, weiß wenn du ich nicht. Familie zu der Zeit am Laufen halten wolltest, dann musstest du mehrere Kinder zeugen, weil nicht alle überlebt haben. Und ja. Du hattest weder einen Kindergarten noch eine Ganztagsschule in der Nähe, ne, im 19. Jahrhundert. Wer hätte das denn machen sollen? Sollen die Kinder irgendwie sich selber betreuen, ja, sozusagen? Was sollen sie? Apropos die Kinder sich selber. Das hier ist der Watch-Salon. Das ist so ein Ding von Journalistinnen, also Frauen, die von ihrem eigenen Geschlecht besessen sind. Und das ist hier vom Weltfrauentag, wo die da irgendwie sich irgendwelchen Kram auf den Körper schreiben und Fuck the Patriarchy auf Schilder malen. Und das sind die Leute, die Fuck the Patriarchy. Ja, man erklärt denen jemand, dass das mit dem Fuck the Patriarchy der falsche Ansatz ist. Jedes genau. Mal die ganze die Scheiße. Don't fuck the Patriarchy, das würde ich verstehen. Ja. Aber, ja. Ja, ist wahrscheinlich mit Augenzwinkern gemeint. Also, don't fuck the Patriarchy, das ist jetzt schon islamophob, finde ich. Quatsch. Stimmt, ja. Ja, aber die Damen können uns bestimmt auch darüber aufklären, wie gut das Kopftuch ist und wie schlimm Islamophobie ist und sowas. Nee, aber auch mit dem Arbeitsleben. Also heutzutage, wenn du das sagst, du bist super benachteiligt. Wo ist denn jetzt die Benachteiligung? Also heute, jetzt in Deutschland, hier und jetzt. Also ich keine Ahnung, zeig's mir auf Papier, Gesetz. Also ist kein Argument mit Führerschein war mal vor XY Jahren eine blöde Sache. Der Führerschein gibt's heute. Will auch niemand kippen. Will vielleicht unsere neuen Mitbürger, die 2015 zu uns kamen, da wollen vielleicht ein Teil von denen, die kamen, das kippen. Keine Ahnung. Aber wer will das denn kippen? Ich meine. Apropos, wo ist das Gesetz? Das hier ist ein Antrag von der Grünen-Fraktion, der jetzt am 8.3. ja eingereicht wurde, also am Weltfrauentag, für eine wirksame Frauengleichstellungspolitik in Deutschland. Keine Angst, wir wollen es nicht komplett behandeln, es reicht eigentlich schon der Anfang. Der Anfang ist schon gut. Der Deutsche Bundestag stellt fest, Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland ist bisher nicht erreicht. Punkt. Ist nicht so. Ist nicht erreicht. Tralala. Und es ist bruchstückenhaft. Während beispielsweise das Elterngeldanreize für einen zügigen Wiedereinstieg in den Berufssitz behindern, Ehegattensplitting, Minijobs und kostenfreie Mitversicherung von Ehepartnern und Partnerinnen in diesem Jahr. In anderen Worten, sowas ist schlecht. Mitversicherung von Ehepartnern. Was ist mit Mitversicherung von Ehepartnern? Da könnte man ja gleich die Kinder mitversichern. Wo führt denn das hin? Wird von den Grünen abgelehnt, ist nicht gut. Denn das sorgt dafür, dass Frauen nicht wieder in den Job gehen. Ist das nicht ehrlich? Das sind hier unsere großen Streiter, die Frauen. Ja. Und die Entgeltgleichheit. Und tralala. Aufsichtsräte, also nur die ganz wichtigen Dinge, ne? Dass also die normalen Leute hier irgendwie ihre Frauen nicht mehr mitversichern können, das check, und dann kümmern wir uns noch um die Vorstände und so weiter, und dann ist die Gerechtigkeit da. Ja, das ist das zweite Ding hier, auch vom 8.3. Wissenschaftsfreiheit fördern, Geschlechterforschung stärken, Gleichstellung der Wissenschaft herstellen. Und da wird dann hier festgestellt, Wissenschaft lebt von den besten Ideen und Köpfen, um fairen Wettbewerb und vorurteilsfreier Neugierde. Alles Dinge, die Geschlechterforschung stärken, nicht unbedingt fördern würde, würde ich mal sagen. Unvoreingenommen, vorurteilsfrei. Voreingenommen, genau, neue Erkenntnisse und kluge Talente zu fördern. Kluge Talente? Kluge Talente für unsere Geschlechterforscher, die noch mal ein paar neue Gender finden oder so. Vor allem wollen die Leute, die den Scheiß hier schillen, ein paar Talente Gold mit nach Hause nehmen, darum geht's vor allem. Wissenspotenziale ausgrenzen. Bis heute ist die Fördersituation von Geschlechterforschung prekär. Wir haben wie 200 und x Professoren und Wissenschaftlerstellen dafür. Was noch? Ja, die sind aber nicht so reich wie, keine Ahnung, Physiker oder so. Also, das ist prekär. Nur 0,4% der Professuren aller Hochschulen haben eine Voll- oder Teildenomination für Frauen- und Geschlechterforschung. Ich denke mal, das sieht in anderen extremen kleinen Detailbereichen auch so aus. Das ist, ach, Gejammer. Und halt Klientelpolitik für Akademiker von Akademikern. Die Grünen, meine Damen und Herren. Bitte nicht wieder wählen. Ja, oder man wählt, wir wählen alle die Grünen und dann wird es so schlimm, dass man endlich dann mal wirklich, also dann auch aufsteht. Also damit es noch schlimmer wird. Oh, mir fängst du jetzt auch schon so an. Also. Nein, aber ich bin dann nach wie vor nicht der Meinung, dass das so die beste Idee ist. Ist es auch nicht. Also. Was machen die Grünen da eigentlich? Kulturkampf, oder? Nee, Kulturmarxismus. Die versuchen für eine sozialistische Revolution die Bevölkerung mental weich zu kochen durch die Konzepte, die sie da auf allen Ebenen in die Köpfe der Leute austragen wollen. Also, du musst ja Gender anerkennen. Wir brauchen mehr Genderforschung. Dann können die den ganzen Tag ihre dämlichen Papiere malen und zeichnen und tanzen und dann kamen wir irgendwann Sozialismus. Weißt, das ist so irgendwie der Plan. Und was für ein Geschwurbel da unten. Die Unterrepräsentanz von Geschlechterforschung und Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen verknappt die Vielfalt von Forschungsperspektiven. Forschung büßt so an Qualität, Exzellenz und Innovationsfähigkeit ein. Ach ja? Kann ich bitte die Quellen sehen? Irgendwie. Das tut es, ja. Das reicht ja schon hier oben halt. Ne? Wissenschaftsfreie Freiheit fördern. Geschlechterforschung stärken. Wissenschaftsfreiheit fördern mit einem Vorwort von Josef Mengele oder was? Ja, genau. Wissenschaftsfreiheit fördern, Kreationismus stärken. Also das ist so, ja, irgendwie Astronomie fördern, Astrologie stärken. Keine Ahnung. Oh, ja, habe ich es wieder mal gesagt hier. Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Ja, das ist jetzt noch die Rede von Frau Schwesig, die geht 40 Minuten. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich will dir aber ganz anschauen, die Schwesig ist wichtig. Schwesig Befehl, ich folge! Was? Ich weiß nicht. Oder soll ich einfach mal anfangen, so mit den ersten paar Minuten, dann gucken wir mal. Das ist aber auch allein schon die Komposition des Bildes plus ihrem Outfit ist schon... Mir tut schon weh, so ein bisschen. Ja, sie ist halt irgendwie in eine große... Ein wandelnder Pussyhead. Fleischfarben. Ich mach mal. Liebe Gäste, wenn ein Museum ein Ort wäre, an dem nur Vergangenheit verwahrt wird, dann wären wir hier definitiv falsch. Warum haben wir uns diese Location ausgesucht? Diese Location. Vergangenes zu Das Location, ja, die Susi Greim war ja auch bei der Location. Verwahren, sondern um einen Ort zu suchen, an dem wir uns mit Geschichte auseinandersetzen, um für die Gegenwart und die Zukunft zu lernen. Und wenn wir einen solchen Ort suchen, dann sind wir hier im Deutschen Historischen Museum richtig. Denn das Eintreten für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein wichtiger Teil in der Geschichte unseres Landes und der Welt. Der erste Frauentag wurde 1909 in den USA gefeiert und hatte vor allem ein Thema, das Frauenwahlrecht. Jeder Scheiß kommt nach 1018 Jahren aus Amerika hierher. Naja, ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob das 118, stimmt. Also ich glaube eher, dass dieser Frauentag irgendwie halt aus dem Kommunismus kommt. Also 1909, 10 Jahre später, hat man versucht, eine marxistische Revolution in Deutschland vom Zaun zu brechen. Und in der Bayerischen Räterepublik gab es einen jungen Propagandisten, der Adolf Hitler hieß. Der hat da gelernt, so zu sprechen und die Leute aufzuwiegeln. Liebe Marxisten, denkt mal daran, also wen ihr damals trainiert habt. In Deutschland kam das Frauenwahlrecht 1918. Wir werden im nächsten Jahr das 100-jährige Jubiläum feiern. Unfassbar. Es ist gerade erst 100 Jahre her, dass Frauen dieses grundlegende... Gott, ist die schlecht, ey. Und sonst ist weiter nichts passiert 1918. Es war einfach nur... Gott, es ist schon 100 Jahre her, dass das passiert ist. Ich bin in einem Museum und die Vergangenheit ist wichtig. Frauenrecht nicht hatten. Unfassbar ist auch, was sich eigentlich seitdem verändert hat. Die Gleichstellung von Männern und Frauen steht im Grundgesetz seit 62, also vor gerade einmal gut 50 Jahren, können Frauen ohne Zustimmung ihres Ehemanns ein Konto führen. Weißt du, was das Lustige daran ist? Wenn du die Heirat gesucht hast, wenn du nicht verheiratet warst, war es auch 1909 in Ordnung, alles zu machen, was ein Mann auch macht. Aber wenn du eine Ehe eingegangen bist, dann hattest du damit Verpflichtungen und Rechte. Ja, darum geht's da. Aber man stellt es immer als riesengroße Unterdrückung dar. Und ja, das war mal verabschiedet, die ganzen Sachen, nochmal davor, um Frauen zu schützen. Also das war so die Idee, so ein bisschen so à la Muslim, wir stecken dich in Kopftuch und das schützt dich. Das war damals der Gedanke. Und genau, du Männer, hattest alle Rechte, wenn du nur nicht geheiratet hast. Die Männer tragen dann die Verantwortung, ja. Ja. Ich kann Frauen frei entscheiden, berufstätig zu sein, ohne ihren Ehemann zu fragen. Und erst seit 1997 ist die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Das Gewaltschutzgesetz ist sogar erst 2002 in Kraft getreten. Gefühlt vorgestern also. Die letzten gut 100 Jahre, die Zeit seit dem ersten Internationalen Frauentag, sind eine Erfolgsgeschichte der Gleichberechtigung. Frauen haben Geschichte geschrieben und wir sind heute zusammengekommen, um an diese vielen mutigen Frauen und auch an einige mutige Männer zu erinnern, die dafür gesorgt haben, dass wir heute diese Rechte haben und wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist und wir sind deshalb in der Pflicht, auch diese Rechte zu verteidigen. Ja, riesig, die Beste. Ich hab sie lieb. Die Erfolgsgeschichte der Gleichberechtigung ist eben noch nicht sehr alt. Sie ist für uns aber selbstverständlich geworden. Wir haben in den letzten Jahren eher öfter darüber gesprochen, was wir noch erreichen müssen. Mehr Gleichberechtigung lag im Trend. Und wir fühlen in diesem Jahr, dass die Rechte was und ihre Freiheit... Was ist das für eine bekloppte Aussage, dass das im Trend lag, möchte ich auch mal wissen. Ja. Richten wir Politik jetzt danach, was im Trend liegt? Pokémon ist im Trend, deswegen machen wir jetzt Pokémon-Gesetze, oder was? Also, ja, also die ganzen verrückten Hühner, die im Frauenministerium ein- und ausgehen, die finden das alle voll trendy. Susie Grimes, das liegt im Trend. Also ich weiß noch nicht, ob man alle Sachen, die im Trend sind. Hallo, ich bin Emanuela und die Leute fragen mich immer, Emanuela, warum kiffst du in letzter Zeit so viel? Das ist nicht im Trend, ja. Also genau. In 1920er Jahren war zum Beispiel Eugenik groß im Trend. Da hatten Experten aus den USA, haben sich dafür stark gemacht, dass man Obdachlose und Kriminelle sterilisiert, damit sich die Gene nicht weiter verbreiten. Oder Angehörige unliebsamer Bevölkerungsschichten wie amerikanische Ureinwohner oder afrikanische Ureinwohner. Ja, und das war damals im Trend und das auch. Da waren es die Trendsetter und andere haben den Trend übernommen. Also oder weißt du noch diese trendy Menschenzoos Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man einfach exotische Menschen irgendwo zusammengefärscht hat und dann mussten die Leute Eintritt zahlen, um mal Neger zu sehen. Oder Eskimos, das war auch damals ein super Trend. Ich weiß nicht, warum die SPD sich da nicht mal für einsetzt. Ja. Oder Kolosseum und so hier, Gladiatoren. Das Nationalsozialismus. Eine Zeit, in der das Menschenbild geprägt war von Rasse, Unterdrückung und Herrschaft. Auch von der Herrschaft von Männern über. Ja, und jetzt ist es auch wieder geprägt von Rasse, Unterdrückung und Herrschaft. Ja. Nur in einer Art und Weise. Nämlich von wegen, ja, alle sind rassistisch und unterdrücken die Frauen. Es ist nur der Westen ist schuld, heterosexuelle weiße Männer. Das sind die, die schuldig sind. Der Schwarze, die können nichts dafür. Die werden vom Westen unterdrückt. Muslime, die können auch nichts dafür. Das war britischer Kolonialismus. Rasse ist nicht in den Medien, nicht in der Politik, gar nicht. Ist komplett weg. Geschwäßig. Unterdrückung redet auch keiner. Ja. Über Frauen. Und wohin das geführt hat, wissen wir alle. Zu Gulags? Und deshalb ist es umso erschreckender, dass sich Hass und Gewalt immer noch und immer wieder gegen Frauen richtet und gegen Menschen, die sich für Frauen einsetzen. Immer noch. 104.000 Frauen waren allein im letzten Jahr von häuslicher Gewalt in der Partnerschaft betroffen. Und wieder in neuen Formen. Sie kennen das wahrscheinlich selbst. 104.000. Die meisten Hassmails und Drohbriefe bekommen Sie dann, wenn Sie zum Beispiel wie heute hoffentlich in sozialen Netzwerken etwas veröffentlichen. Zum Beispiel zum Thema Gleichberechtigung, aber auch zum Thema gegen Rechtsextremismus oder für geflüchtete Menschen. Den meisten Widerspruch bekommen Sie, wenn Sie eine Meinung äußern. Ja, ganz was Neues. Ja, zum Beispiel heute wieder und am besten noch eine dumme ideologische, einfach mit irgendwelchen Sprüchen, die keinen Zusammenhang haben. Oder wenn Sie über Sachen reden, die nicht zusammengehören, sowas wie geflüchtete Frauen, Gewalt, sehen Sie es mal zusammen, kommt was bei raus, nämlich wählt SPD. Der SPD wird uns freimachen. Hat uns doch auch einer von den Users hat uns doch auch eine Todesdrohung mal auf unseren Diskussionsteil auf dem Channel geschrieben. Ja. Das ist zumindest jemand, der das in seinem Logo drin hatte, ja. Ja. Rechten und gleichen Chancen für Frauen und Männer und nach konkreten Maßnahmen, um das zu verwirklichen, zieht Hass auf sich. Es ist oft der gleiche Hass, der sich gegen alles Fremde, gegen Andersdenkende, gegen kritische Medien und letztendlich gegen die Demokratie richtet. Nämlich der Hass von Schmalbart, Korrektiv, Amadeo Antonio und so weiter und so fort. Denn genau das machen all diese Leute. Ja. Ist Gleichberechtigung nicht nur eine Sache für Frauen? Gleichberechtigung ist auch nicht nur eine Sache für Frauen und der Männer. Gleichberechtigung ist eine Sache der Demokratie. Wer Frauenrechte angreift, greift Freiheitsrechte an. Auch in Deutschland gibt es politische Kräfte, die Gleichstellungspolitik als Genderwahn diffamieren und die uns Frauen in Rollenbilder pressen wollen. Und die uns die Freiheit einschränken wollen. Schwesig. Wer presst dich denn in irgendeine Rolle? Wer presst wo, wen in irgendeine Rolle? In Rollenpressen kennen wir eigentlich eher so von, wie soll man sagen, kleinen Communities, die... Ja, check doch mal dein verheirateter Vater-Privileg, mein Freund. Ja. Ja. Ja, oder du profitierst doch von einem heteronormativen Diskurs in der Gesellschaftsmitte. Ich bin transparent, ich bin Abeline. Oder dieser ganze Mist mit glaubt den Frauen, wenn sie irgendwie beschuldigen oder so ein Zeug. Das ist aber alles, das beschneidet alles keine Freiheitsrechte. Nein, nicht im geringsten. Wenn man die Leute einkerkern ohne vernünftigen Prozess, weil wir einfach immer davon ausgehen, dass die Frau nicht lügen würde. Oder halt das Justizsystem angreifen, indem man sich für eine verurteilte Betrügerin praktisch stark macht und damit die Rechte von den Männern einschränkt, die der Vergewaltigung bezichtigt wurden, ne? Team Gina Lisa. Ja, das hat mit Freiheitsrechten überhaupt nichts zu tun, ja. Das ist die SPD. Und die uns Rechte nehmen wollen. Und deshalb, liebe Gäste, steht der Internationale Frauentag 2017 im Zeichen der Freiheit, der Demokratie und im Zeichen des Kampfes gegen diejenigen, die uns diese Rechte und Chancen wieder nehmen wollen. Wir sind mehr, wir haben bessere Argumente und deshalb... Nimm mal ein verdammtes Argument. Also ich höre hier nur, meine Ansicht ist dies, meine Ansicht ist das, meine Ansicht ist jenes. So ist das, muss ich ändern. When they go low, we go high. Ja, Speech! Genau. Wissen wir uns zu wehren und werden unsere Rechte verteidigen. Ja, überlegt euch mal. In diesem Publikum hat Susie Grime gesessen. Also die Leute, die da gerade geklatscht haben, das ist so die Klientel. Nur welche Witzorex und so. Die sich denken so, ja, genau, meine Rechte müssen geschützt werden. Ich rede jede Menge Quatsch und die Leute sagen mir, dass es Quatsch ist. Da muss sich was ändern. Danke, SPD. Weißt du, du hast Recht für gleiche Rechte. Gleiches Recht für alle, aber du hast nicht das Recht, das gleiche Ergebnis einzufordern. Sorry, du hast Grundrechte. Und der Rest, dafür bist du selber verantwortlich. Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben. Eigene Ziele stecken, die auch erreichen. Nicht sagen, man merkt echt, dass du bei der JN warst früher, diese ganzen patriarchalen Nazisprüche, die du hier ablässt. Ja, ich weiß. Und wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern geht, dann gibt es noch viel zu tun. Und ich weiß, dass wir Frauen mittlerweile viele Männer gefunden haben, die mit uns an einem Strang ziehen. Hanneran. Das ist eine halbe Skirede hier. Wenn es um das Thema geht, Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, als Frauen bessere Möglichkeiten zu haben, in der Arbeitswelt voranzukommen. Okay. Beruf und Familie, Alter, Schwesig, halt doch das Maul, Alter, ohne Spaß, Mann. Ich habe meiner Frau gesagt, das Einzige, was ich möchte, ist, dass sie oder ich für unser Kind da ist. Dass einer zu Hause bleibt und sich um das Balg kümmert. Und ich habe zu ihr gesagt, es ist mir egal, ob ich zu Hause bleibe oder sie zu Hause bleibt. Mittlerweile möchte sie zu Hause bleiben. Ohne Zwang, ohne irgendwas. Aber in der Statistik sieht es dann aus, als ob ich sie unterdrücken würde oder was. Ernsthaft. Das ist dann Ergebnis. Keine Ahnung, Alter. Schwesig. Nicht alle Männer dabei mitzunehmen? Zum Beispiel hat der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall die Familienarbeitszeit kürzlich als Herdprämie von links bezeichnet. Sie wissen, dass ich mich dafür einsetze, dass Frauen und Männer die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, wenn sie kleine Kinder haben oder wenn sie sich für die Pflege, um die Pflege des Angehörigen kümmern, aber eben nicht aus dem Job aussteigen sollen, sondern reduzieren können und dafür eine Unterstützung bekommen. Und dass es wichtig ist, dass das auch vor allem Männer tun, damit nicht Gleichberechtigung so aussieht, dass wir Frauen Vollzeit arbeiten gehen können, unsere Kinder erziehen, die Eltern pflegen und auch noch fürs Ehrenamt da sind. Das ist nicht die Vorstellung von uns Frauen von Gleichberechtigung, sondern dass wir uns Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gleichmäßig teilen. Und das ist auch die Botschaft des zweiten Gleichstellungsberichtes. Des zweiten Gleichstellungsberichtes, den ausschließlich feministische Ideologen geschrieben haben. Kein einziger Mensch, der dem Kram da nicht anhängt, wird sich daran in irgendeiner Art und Weise beteiligen dürfen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass man eben sagt, wir wollen, wenn Männer und Frauen sich das miteinander teilen, Zeit für den Beruf und Zeit für die Familie, dass wir das unterstützen wollen. Nun kann man darüber diskutieren, ob dieses Instrument das Richtige ist, ob wir damit vorankommen, ob man es anders ausstalten kann. Das ist gar nicht mein Punkt. Schweden. Mein Punkt ist, dass zum Beispiel der Geschäftsführer von Gesamtmetall mit seiner Äußerung gezeigt hat, welches Denken immer noch herrscht. Kacks. Denn er sagt, in einer männlich geprägten Branche führt ein Angebot für Männer, sich mehr Zeit für Familie zu nehmen, zu einem Rückgang des Arbeitsvolumens. Das dürfe der Staat nicht auch noch fördern. Die Männer gehören, hat er jetzt nicht gesagt, aber meine Übersetzung, die Männer gehören ins Werk und nicht an den Herd. Naja, die brauchen halt die Arbeitskraft in ihrem Unternehmen. Und wenn die Männer jetzt alle ausfallen, wäre das ein bisschen schlecht, weil ich sehe das nicht, dass in der nächsten Zeit da lauter Frauen aufschlagen bei diesem Metallbereich. Ja, weil die dann auch alle irgendwie nicht in Urlaub gehen, also in Erziehungsurlaub. Es war ja auch in Schweden so, dass man die Elternzeit übertragen konnte hin und her und dass dann das Endergebnis war, dass der Mann in der Regel all seine längere Elternzeit einfach halt an die Frau übertragen hat. Das ist dann die Norm war in Schweden. Und da versuchen wir jedes Konzept von feministischer Seite durchzuboxen. Also wirklich jedes. Dieser Mann hat noch nicht das Prinzip der Gleichberechtigung verstanden und kennt auch nicht die Bedürfnisse der Familien. Abgesehen davon, dass er ein Problem mit dem Rechnen hat, denn 2x32 Stunden sind mehr als 40 und sie arbeitet gar nicht. Wenn in der Metall- und Elektroindustrie nicht ankommt, weil dort nur Männer beschäftigt sind, dass wir für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch an die Väter denken müssen, dann wäre es wichtig, dass sich dort etwas verändert. Und wenn Sie der Meinung sind, es würde bei Ihnen nur gehen, wenn Frauen dort arbeiten, müssten sich die Verbandsvertreter mal fragen, wie sie auch mehr Frauen gewinnen könnten. Ja. Hallo, hallo, was ist das denn? Da, wo, was soll denn der Blödsinn? Das ist ja wirklich schon auf dem Weg in die DDR. So. Wir brauchen mehr Privilegien, Privilegien, Privilegien, Privilegien. Warum sind bei euch keine Frauen, die brauchen, was brauchen die denn? Halt arbeiten gehen, ja? Was ist daran so kompliziert, ohne Spaß? Finden Mann, der arbeiten. Bleibt. Und dann kannst du die ganze Zeit arbeiten. Die sind nämlich gehen. Schon alle längst Vollzeit an Bord. Da ist nicht mehr viel zu holen an Fachkräften. Deshalb muss man darüber nachdenken, wie kann man auch Frauen gewinnen? Nämlich durch Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit. Ich glaube, dass das, wogegen... Wie stellt sich die Frau denn das Arbeitsleben vor? Das ist so ein abgehobenes Ding. Ich meine, Überstunden, Mehrarbeit, Schnickschnack, das ist alles Gift für Familienleben, aber das ist für Leute, die halt entsprechend verdienen wollen, die Norm. Ich verstehe nicht, wie das zusammengehen soll. Der Vertreter jetzt... Für den Vertreter heute von Nordmetall tut es mir leid, dass jetzt gerade Gesamtmetall dran ist. Es gibt auch andere Arbeitgeberverbände, die so denken. Aber ich will das nur noch mal deutlich machen. Wenn so unser Denken ist, nee, weil bei uns ganz viele Männer arbeiten, wollen wir nicht, dass sie sich mal Zeit für die Familie nehmen. Dann ist das gegen das Interesse dieser Männer, gegen das Interesse der Familien und gegen das Interesse von uns Frauen. Warum? Warum ist das denn, das ist auch wieder so ein völliger Trugschluss. Vielleicht gibt es aber eine ganze Menge Frauen, die sagen, prima, Schatz, dass du dich so reinhängst, dann können wir dies und jenes uns leisten. Ne? Das dann können wir uns ein Haus kaufen. Ja. Ja. Also keine Ahnung, aus Arbeitgebersicht geht es eigentlich nur darum, ich brauche kompetente Leute, die Arbeit machen können. Bitte gebt mir das, liebe Schwesig. Und dann kommt Schwesig an und sagt, da müssen Sie Ihr Denken ändern. Nein, Schwesig, schick Arbeitskräfte, die den Job genauso machen, wie er gerade gemacht wird. Darum geht's. Das brauchen wir. Was Schwesig jetzt vorschlägt, ist, ich will, dass es auf dem Papier sich irgendwelche Zahlen ändern, weil ich fühle mich dann besser als Ministerin. Frag doch einfach die Leute, die dort arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Väter sagen, nee, also ich würde gern mein Kind nie sehen. Ich arbeite gerne 12 Stunden am Tag, 10 Stunden, das ist das Beste. Ich habe mir mein Leben immer so vorgestellt, dass ich mein Kind weniger oft sehe, wie wenn ich geschieden wäre. Gibt es bestimmt einen Haufen Männer, die so arbeiten. Oder? Also die das geil finden so. Also es geht dann um das Gehalt haben. Also weißt du, keine Ahnung, Realitätswert, das ist ein Gegenstand nicht mehr. Und ich glaube im Übrigen auch gegen ihr eigenes Interesse, gegen das Interesse der Unternehmen. Denn längst ist Familienfreundlichkeit auch ein Argument für junge Ingenieure, IT-Spezialisten, CNC-Fräser, für Männer, die Väter sind oder es vielleicht noch werden wollen. Und diese Männer wollen wir gerne mitnehmen in Richtung Gleichberechtigung und Partnerschaftlichkeit. Und ich glaube, wenn wir darüber diskutieren, werden wir auch vorankommen. Aber wir haben auch in den letzten Tagen erlebt, dass wir nicht jeden Mann mitnehmen wollen. Zum Beispiel nicht den polnischen Abgeordneten. Dessen Name ich mir nicht gemerkt habe, aber offensichtlich muss man ihn auch gar nicht sagen, der in der vergangenen Woche im Europaparlament tatsächlich gesagt hat, Frauen müssen weniger verdienen, weil sie schwächer, kleiner und weniger intelligent sind. Zum Glück ist sofort... Kommentare? Naja, also es gibt ja schon irgendwelche... Also kleiner im Durchschnitt auf jeden Fall, schwächer im Durchschnitt auch auf jeden Fall und weniger intelligent. Naja, also auf den obersten Bereichen, es gibt ja diese Normalverteilung und die ist bei Frauen ja auch wesentlich spitzer, also mehr in der Mitte gebündelt und dafür nicht so weitreichend in beide Richtungen, also nicht so dumm und nicht so super brillant. Für deine Biologismen geraten wir noch ins Visier des Verfassungsschutzes. Ja, muss bei Männern hast du halt ein paar richtig, richtig, richtig kluge und ein paar richtig, richtig, richtig dumme. Also die haben da mehr Variation. Das ist halt das Ding. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Go ahead. Also weißt du. Und das, was der polnische Typ gesagt hat, ja, wenn du in einem Bereich nicht die gleiche Arbeit leisten kannst, ja. Wieso steht das im Arbeitsschutzgesetz? Wieso gibt es da verschiedene Kilogrammschweren, die ein Mann tragen darf, während er arbeitet, und eine Frau? Also, warum mussten die Marines ihre Einstellungskriterien korrigieren, damit Frauen überhaupt eine Chance haben? Ja, überhaupt zugelassen zu werden, weil sie körperlich nicht in der Lage sind. Also ich keine Ahnung. Also ich möchte keiner Frau irgendwie das Recht wegnehmen wollen, irgendwie was zu arbeiten, aber halt, du musst halt die gleiche Leistung bringen. Und in manchen Bereichen ist das halt nicht der Fall. Also, sorry. Also, keine Ahnung. Ich kann keine Kinder bekommen. Das war ja auch schon wieder so ein dämliches Video, was da rumgegangen ist und wo dann irgendwie die andere aufgestanden und gemeint hat, oh, ich muss die Frauen vor Leuten wie ihnen beschützen, bla. Aber im Prinzip ist es ja nur so ein, ja, ihr seid doof, selber doof. Und das ist dann irgendwie die große Auseinandersetzung im Europaparlament. So. Super Politik, total gesellschaftlich wichtig. Sollte jetzt jeder Politiker nochmal wiederholen, damit die Leute auch wissen, dass da sowas Wichtiges passiert. Irgendwelche Leute sagen, na, na, na, du bist blöd. Dort eine spanische Abgeordnete aufgestanden und hat gesagt, ich bin hier, um die Frauen Europas für Männer wie ihn zu schützen. Ich danke dieser Abgeordneten. Natürlich ist diese Aussage dieses polnischen Abgeordneten eine Unverschämtheit. Und er hat sich auch gar nicht entblödet, es sogar zu sagen, was er denkt. Aber in Wahrheit hat er etwas aus... Sehr undeutsch. Na, da sind wir schon viel weiter. ...gesprochen, was uns immer wieder begegnet, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, was ist denn der Grund für die Lohnlücke? Und er ja, hat was ist denn der Grund? Nicht weiter. Was ist denn der Grund für die Lohnlücke? Wo kommt die Lohnlücke wirklich her? Persönliche Entscheidungen, wenn du nicht weiter in der Karriereleiter hochklettern möchtest, weil dir deine Lebenszeit wichtiger ist, wie das, was auf dem Geldkonto steht. Weil wenn du tatsächlich diskriminiert wirst, gibt es da so viele Gesetze schon, die ziehen, dass du einfach nur Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst und deinen Arbeitgeber verklagen tust. Passiert es? Nö. Aber wenn du dich halt gegen weiter aufsteigen entscheidest, ist das erstmal dein Problem. Und da brauchen wir keinen super starken sozialistischen Staat, der eingreift und dich hochzieht. Sondern da übernimmst du einfach mal Eigenverantwortung. Probleme in eine Managerposition zu kommen. Überleg dir doch, warum du scheiterst. Und schrei nicht, dass die Gesellschaft dran schuld ist, wenn du selber versagen tust. Du versagst selber. Du musst selber für dein Handeln Verantwortung übernehmen. Wenn du so denkst, kommst du auch hoch. Aber nein, das ist der Staat, das Patriarchat. Alles ist ungerecht. Ich bin ja wunderbar geeignet für den Job. Aber ich traue mich nicht vorzustellen. Geh hin, bewerb dich, mach dein Ding. Aber heul nicht rum, dass alles ungerecht ist in einem scheiß Leben. In Deutschland, Alter. Ohne Spaß. Also ich meine, keine Ahnung, kannst Manager sein, kriegst einen Herzinfarkt, wenn du dann 65 bist, hast Millionen verdient, da kommt die Lohnlücke her, dass dann der Mann früher stirbt. Und dann denkst du dir, oh, ich hätte auch gern die Million, aber ich will keinen Herzinfarkt. Was mache ich da? Ich rufe die Schlesig an, die hilft mir da, die macht das schon. Auch lustig finde ich, dass sie ja Geld in Werbung reinstecken, bei denen sie ja diese Theorie vertreten davon, dass wenn man ja nur mehr Frauen sieht in Werbung und mal zeigt, was die Frauen alles erreichen können, dann bewegen sich da mehr Frauen in die Bereiche rein und bestehen auch und die Lohnlücke lässt sich schließen, die wir uns da gerade vorstellen. Na, das Ding ist halt, da passiert damit auch nichts. Also so, nein, nö, das ändert nichts. Aber die merken ja das nicht. Die merken ja nicht, dass sie vielleicht irgendwas falsch machen. Ich meine, was hindert dich denn, ein Unternehmen wie Google oder Amazon aufzuziehen? Gute Idee, richtige Zeit, die Fähigkeit, mit Venture-Kapitalisten zu sprechen. Also, weißt du, mach doch. Was hindert dich denn? Die eigene Unfähigkeit. Das ist das, was dich hindert. Die Illuminaten, die Chemtrails, die Raumnazis. zusätzlich zur eigenen Unfähigkeit. Zusätzlich zur eigenen Unfähigkeit. Die machen sogar diese Unfähigkeit von der Person so unfähig zu sein. Ich meine, wie soll man denn bitte arbeiten, wenn die Chemtrails einem in die Gedanken reinkommen und die Nazis im Weltraum alles abhören? Ja. Das globale Patriarchat. Weiter interessiert, was die strukturellen Probleme für Frauen sind. Strukturelle Probleme. Ich glaube nicht, dass das heute in Deutschland jemand so machen würde. Aber auch uns begegnen immer wieder Wortspiele oder Begründungen, warum es so ist, dass Frauen immer noch weniger verdienen oder bekommen, nicht eigentlich verdienen, aber bekommen. Mhm. Zum Beispiel. Beweist das doch, Schwesig. Du tust gerade in Deutschland erzählen. Tricks sind mit Statistiken. Kulturmarxismus. Die Leute für den Sozialismus vorbereiten. Du brauchst mehr Staat. Die BRD, die kann da überall eingreifen. Die kann dich vor dem unsichtbaren Patriarchat beschützen. Bitte, bitte. Wir hätten gerne mehr Staat, mehr Staat, mehr Staat. Darum geht's da schäßig. Wir tun die Steuern noch ein bisschen mehr erhöhen. Wir schaffen das dann schon. Wir tun umverteilen. Wir werden das Patriarchat besiegen. Diese unsichtbare globale Weltverschwörung der Männer gegen die armen Frauen. Wir müssen die bekämpfen, wir schaffen das, gibt uns mehr Macht. Ich bin die Schwesig, ich schütze euch vor der unsichtbaren Bedrohung, ich schaffe das schon. So kommt die für mich rüber. So. Keine Ahnung. Also. Aber die Slow Energy. In Deutschland wird die Diskriminierung von Frauen verklausuliert. Ja. Quotenregelung, ich darf zitieren, Quotenregelungen bedeuten vor allem unnötige Bürokratie. Zitat, die Kosten des Unterhaltsvorschusses dürfen nicht in die Bürokratie gesteckt werden. Zitat, der Gesetzentwurf zur Lohngerechtigkeit ist und bleibt ein Bürokratiemonster. Und ein letztes Zitat, der Mindestlohn mit der derzeitig gültigen Verordnung bleibt ein Bürokratieungetüm. Die Welt der Gleichberechtigung in unserem Land ist für diejenigen, die sie kritisieren, offensichtlich von Monstern und Ungetümen bevölkert. Bürokratiemonster, Bürokratieungetüme werden geradezu reflexartig hervorgeschoben. Hier vergleicht sie ja auch völlig Äpfel mit Birnen. Also wenn es auf der einen Seite geht es um den Mindestlohn, der für eine ganz klar definierte Gruppe ist, nämlich die, die wirklich wenig verdienen und die ausgebeutet werden. Und dann hast du auf der anderen Seite, das mit den Frauen ist eine völlig diffuse, die Hälfte der Bevölkerung ist Frauen, sind Frauen. Also wenn, ich habe mir mal so überlegt, wenn es, sagen wir mal so, nicht daran liegen würde, dass Frauen ja entscheiden, also sagen jeder für sich selbst entscheidet, ob man jetzt früher oder später Feierabend macht und wie man sich in der Firma, in der man dann arbeitet, so an Risiko halt begibt und demnach auch mehr oder weniger Geld verdient, wie man seine Zeit verteilt, wenn man das mal außen vor nimmt, ja, und dann trotzdem hingeht und sagt, ja, hier, es gibt ja immer noch hier die Lohnlücke und so, dann denke ich mir, dafür müssten es ja jetzt irgendwie, um das zu beweisen, müsste es ja Jobs geben für Leute, die dann so um 8 Uhr dann vorbeikommen, bei Männern und bei Frauen so um 6 oder um 5 und dann sagen so, ja, hier, Frauchen, geh mal nach Hause, sonst wirst du gefeuert. So, du darfst nicht länger arbeiten. Ja? Solche Leute gibt es nicht. Da kommt keiner vorbei und sagt, du... Machen wir uns einfach nichts vor. Gleichstellungspolitik ist Politik gegen Widerstände und das wird es auch bleiben, denn uns geht es auch um eine Veränderung der Gesellschaft. Die bedeutet, dass Frauen auch mehr Einfluss, mehr Macht und Geld bekommen sollen. Und boah, liebe Frau Pieserl, das gibt niemand freiwillig ab. Mein Lieblingszitat. 50 bis 80 Stunden, damit kannst du Geld verdienen, wenn du arbeiten tust. 50 fängt es an und bei 80 kommt es an, wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest. Willst du 80 Stunden arbeiten pro Woche? Ja oder nein? Überleg das dir. Ist es dir das Geld wert? Dann kannst du das machen und dann kannst du viel verdienen. Ist dir deine Lebenszeit zu schön für die 80-Stunden-Woche? Wenn du da ja sagst, dann hast du halt auch weniger, was du verdienst. Sorry, ist halt so. Ist nicht ideal so, aber wenn du Unternehmer sein willst, ja, 70, 80 Stunden ist normale Arbeitszeit für die meisten Unternehmer. Die gehen abends ins Bett, überlegen sich, wie das Konto von der Firma aussieht, sehen die ganzen Schulden, die sie machen mussten, um Leute einzustellen, um so Leute wie Manuela Schwesig mit ihrer Extrabürokratie durchzufüttern, was ja alles an Regularien beachten müssen, dann schaffst du 80 Stunden, dann kommt der Mitarbeiter an und sagt, ich will das so und so haben, ich kann da nicht arbeiten, ich kann hier nicht arbeiten Und du hast einen Haufen Schulden an deinem Arsch. Und falls du den Karren nicht an die Wand fährst, hast du dann Geld, ein bisschen mehr in deiner Tasche. Und dann heißt es, davon muss man mal abgeben. Und wenn du den Karren an die Wand fährst, dann bist du ein Versager. Gell, Schwesig, so läuft es. Also, so, keine Ahnung, 50 bis 80 Stunden. So kriegst du deine Lohnlücke weg. Aber so redet man ja nicht. Man sagt den Leuten, ihr seid was wert, ihr kriegt Geld kostenlos vom Staat. Alles funktioniert von alleine. Strom kommt aus der Steckdose. Da gibt es nichts dahinter. Wir können euch Geld geben. So eine Scheiße, Alter. Die Schwesig könnte auch mal selbst von alleine mal eine Firma aufziehen so und nur Frauen einstellen. Ja. Macht die das? Macht die das nicht? So. Ja. Und dann, weißt du, das Lustige ist ja, dass sie ja sehr identitär rangeht und sagt, ja, Frauen. Dass sie nur Frauen einstellt, ist wahrscheinlich sogar so. Also zumindest zum größten Teil. Nur dass der Teil mit der Firma ist halt nicht. Ja, aber dann soll sie das doch mal so proklamieren und sagen, hier, wir leben in einer Gesellschaft, in der das möglich ist. Freiwillig ab. Und deswegen müssen wir auch hier in Deutschland für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern weiter streiten. Die gleichstellungspolitische Antwort der spanischen Abgeordneten war klar, direkt und schlagfertig. Die ökonomische Antwort hat gestern Christina Boll, die Forschungsdirektorin des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes, gegeben. Sie hat bei der Anhörung zum Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit im Deutschen Bundestag gesagt, es geht über den Aspekt der Gerechtigkeit weit hinaus. Entgelttransparenz ist zentral für einen funktionierenden Arbeitsmarkt und damit ökonomisch vernünftig. Es geht schlicht um einen modernen Arbeitsmarkt und eine moderne Wirtschaft. Und dorthin nehmen wir die Männer gerne mit. Jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin, der eine familienfreundliche Unternehmenskultur, gleiche Chancen für Frauen bietet, ist ein Verbündeter der Gleichberechtigung. Jeder Vater, der sich Zeit für Familie nimmt und sich mit seiner Partnerin Beruf, Familie und auch den Haushalt aufteilt, ist ein Verbündeter der Gleichberechtigung. Und jeder Mann, der nicht will, dass seine Partnerin oder seine Tochter oder seine Mutter schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist, ist ein Verbündeter in Sachen Gleichberechtigung. Deshalb, liebe Frauen, wir brauchen die Männer für die Gleichberechtigung in unserem Land. Moment, hat sie gesagt, dass jeder, der will, dass Frauen weniger verdienen, ein Feind, so der Mitstreiter für Gleichberechtigung ist oder der Feind der Gleichberechtigung? Ich habe das gerade ein bisschen falsch mitbekommen. Weiß ich nicht. Ich habe nur gerade nachgegoogelt, Rente Sozi, also da ist ja die Schwesig auch aufgetaucht, da zahlte die Lobbyorganisation Institut Neue Soziale Marktwirtschaft hat 7.000 Euro an die Schwesig gezahlt. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die haben damals Agenda 2010 also mit möglich gemacht. Wenn SPDler SPD wählen und sich über Hartz IV Gedanken machen, ob das richtig gut oder richtig schlecht war und dann jetzt hier Schwesig sehen und sich denken, das passt alles so, dann frage ich mich so, passt bei euch was? Seid ihr naiv? Keine Ahnung. Aber warum würde ein neoliberales Unternehmen Schwesig Geld geben? Und was erzählt sie hier in dem Vortrag? Darüber sollen sich mal SPDler Gedanken machen. Liebe Gäste, der Internationale Frauentag morgen wird ein guter Tag. Morgen wird das Bundeskabinett die erste jährliche Information von Heiko Maas und mir zur Quote beschließen. Die Quote, die Geschlechterquote, ist eine der großen Errungenschaften dieser Wahlperiode. Und der Bericht morgen wird zeigen, dass sie wirkt. Vor allem die gesetzlich verbindliche Quote. Alle Unternehmen, die zuletzt Aufsichtsratsposten nachbesetzen mussten und noch keine 30% Frauen im Aufsichtsrat hatten, haben eine Frau berufen. Es ist kein einziger Stuhl leer geblieben. Das ist eine gute Nachricht und das zeigt, dass solche Gesetze etwas bewegen. Und alle, die den Untergang des Abendlandes beschworen haben, weil jetzt ein paar mehr Frauen in den Aufsichtsräten sitzen, sehen, wir leben noch, wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn wir mehr Frauen in Aufsichtsräte und Vorstände bekommen, wird es sogar noch besser werden. Genau. Und Schweden hat alles schon gemacht. Und Schweden geht gut. Ich möchte wie Schweden werden. Wähle SPD. Schulzzug. Schweden nach Schweden. Hier mal eine lustige Beobachtung. Stellt euch einfach mal vor, wenn in so einer absurden Welt, einer absurderen Welt als dieser hier, man eine Quote einführen würde für Tiere in der Politik. Ja, und dann so, ja, durch die Quote haben wir erzwingen können, dass Tiere reinkommen und kein Sitz war, blieb frei. So, alles war schön besetzt und es zeigt, dass die Quote funktioniert, weil wir Leuten Sachen aufzwingen. Yay. Komm schon. Ja. Absurd. Ja, wir haben allen die Wahl gelassen zwischen entweder ihr nehmt eine Frau oder ihr nehmt gar keinen. Ja, Leute haben sich für Frauen entschieden. Yeah. Ja, die Idee dahinter ist halt wirklich, dass es überhaupt keinen Zustand gibt, in dem man das, was die Quote, was etwas mit einer Quote verbunden wird und dann ein schlechtes Ergebnis liefert. Die werden entweder nicht erwähnt oder es heißt dann so, nee, das war nicht die richtige Art von Quote. So, wir müssen mehr Quote probieren. Und jede Karrierefrau kann sich dann anhören, dass er eine Quotenfrau ist. Das ist halt das Traurige an dem Ding. Dass dann die Frauen, die halt es richtig drauf haben und nach oben gehören an die Spitze, die sich hocharbeiten, dass sie sich dann anhören können, bis wegen Quote hier. Ja. Dass morgen die Bundesregierung das Gesetz beschließt, mit dem Deutschland endlich die Istanbul-Konvention ratifizieren kann. Boah. Würde mich echt mal interessieren, wie viele von diesen Leuten, die da jetzt klatschen, da jemals einen Blick reingeworfen haben. Mit der Istanbul-Konvention haben sich viele Staaten verpflichtet, alles dafür zu tun, dass wir Frauen vor Gewalt schützen. Und ja, mit der Betonung auf alles. Nämlich auch halt eben Medien umpolen und ja. Irgendwelche Strafgesetze erlassen gegen ungewollte verbale Herabsetzungen, also halt eben irgendwie gehst die Straße runter, sagst irgendwas zu einer Frau gefällt das nicht, was du sagst, Strafgesetzbuch, zack, bumm, peng, einkerkern, volle Härte des Gesetzes. Gewalt geht in der Istanbul-Konvention auch immer nur von einem Mann aus. Frauen sind nicht gewalttätig, ja. Frauen sind Engel. Die Frauen manipulieren auch überhaupt nicht. Ja, gab's noch nie. Noch nie hat eine Frau was Gewalt Böses gemacht. Ist alles nur der Mann. Gegen Frauen ist eins der größten Übel, ich sage sogar, es ist die Pest in unserer Gesellschaft, weil Gewalt dir jede Freiheit nimmt, dir oft jede Würde nimmt. Und deshalb ist es so wichtig, dass vieles... Ja, und diese Männer, die dann eingekerkert werden, weil sie irgendwas gesagt haben... Denen wird natürlich nichts genommen. Keine Freiheit, keine Würde und gar nichts. Nein, die haben das NAP so verletzt. Die haben es kommen sehen sollen. Was haben die verletzt? Non-Aggression. Das NAP, Non-Aggression Principle. Alles klar. Kachelmann. Dafür getan worden ist, dass wir Frauen besser vor Gewalt schützen. Es haben noch einige Gesetze dafür gefehlt, insbesondere die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Was die SPD in Köln zugelassen hat, das zeigt, was die SPD macht, um irgendwas mit Schutz hinzubekommen. Das sieht man, wie gut es die SPD schafft. Das ist eine hervorragende Partei, kann ich jedem empfehlen zu wählen. Schulz macht frei, ohne Spaß. Recht ist. Und deshalb möchte ich allen Frauen und Männern, die heute da sind, die sich zusammengeschlossen haben, in den Verbänden, über Fraktionsgrenzen hinweg und es erreicht haben, dass wir endlich Nein heißt Nein im Gesetz haben, ganz herzlich danken. Es war eine beispielhafte Leistung dafür, was, wenn alle zusammenhalten und Solidarität zeigen und das Klein-Klein überwinden, was wir erreichen können. Herzlichen Dank für dieses tolle Engagement aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus dem Deutschen Bundestag. Und auch das Engagement ganz toll. Liebe Gäste, ich habe vor 3 Jahren bei meinem ersten Empfang zum Internationalen Frauentag gesagt, dass ich Gleichstellungspolitik zu einem Schwerpunkt meiner Politik machen möchte. Für mich ist der Grundsatz in unserem Grundgesetz, in Artikel 3 Absatz 2, dass der Staat verpflichtet ist, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern tatsächlich durchzusetzen und bestehende Nachteile zu beseitigen, eine Verpflichtung. Und damals hatten wir den ersten Gleichstellungsbericht sozusagen als Blaupause für gute Gleichstellungspolitik. Ich habe diesen Gleichstellungsbericht aus der Schublade herausgeholt und es ist uns gemeinsam gelungen, mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus der Politik, aber auch aus der Zivilgesellschaft, die heute da sind, vieles davon umzusetzen. Wir haben das Gesetz für mehr Teilhabe von Frauen. Also die Zivilgesellschaft, die heute da ist, sind irgendwelche Frauenverbände mit ihren Dunkelziffern und diesem ganzen Quark. Führungsposition in Wirtschaft und im öffentlichen Bereich und es wirkt. Wir haben das neue Sexualstrafrecht. Wir haben das Elterngeld Plus als ersten wichtigen Schritt für mehr Partnerschaftlichkeit in der Familie. Wir haben das Pflegeunterstützungsgeld. Wir haben mehr Partnerschaftlichkeit in der Familie. Es versetzt sich dann zu diesem ewigen Gerechne. So, man nimmt Leute, die im gleichen Haushalt sind und behauptet dann irgendwie so, ja, die Frau hat ja weniger Geld. So als ob, also verdient weniger Geld. So als ob das bedeuten würde, dass, na, also sowas Widersinniges, das überhaupt in Konkurrenz zu stellen, schon alleine. Also wenn es mal, und das ist dann für mehr Partnerschaftlichkeit, dass man irgendwie sagt, so ja, hier, wenn die Frauen und die Männer nicht in der Partnerschaft gleich viel Geld irgendwie ranholen, dann ist das schlecht wegen der Partnerschaftlichkeit. So ein Humbug. Den höheren Entlastungsbetrag für alleinerziehende Frauen und natürlich auch Männer. Wir haben den Kinderzuschlag erhöht. Wir haben die Kinderbetreuung ausgebaut. Und wir wollen in den nächsten Monaten noch mehr durchsetzen. Diese Legislatur ist noch nicht zu Ende und ich möchte gerne, dass wir wirklich jeden Tag nutzen, um noch voranzukommen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja. So, habt Angst. Wir haben noch viel vor. Rückwärts, nimmer, vorwärts, immer. Sag mal, wenn wir schon mehr Subscriber haben als das BMFSJ und so, ne, warum bekommen wir dann nicht staatliche Mittel so für unsere Projekte? Das ist mehrfach festgestellt. Ja, Mann, das wäre doch mal toll, ne? Meinst du? Keine Ahnung. Wir können ja mal bei der Demokratie-Lebensstiftung anrufen und so tun, als ob wir Kulturmarxisten wären und gucken, ob die uns Geld geben. Wir sind Krypto-Kulturmarxisten. Wir sind die Weltraumaffen, wir setzen uns dafür ein, dass der Weltraum internationaler wird und da alle Spezies ohne gleichberechtigt, ohne Unterschiede. Aber vor allem Primaten. Mit großem Autismus kommt große Verantwortung. Man müsste ja auch eigentlich Quoten einführen, wenn man Quote wirklich durchsetzen will, konsistent auch für sämtliche Leute Quoten einführen. So eine Quote für Leute, die größer sind als 1,80. Eine Quote für Leute, die kleiner sind als 1,80. Für Männer, für Frauen, für weiße Männer, für schwarze Männer, für schwule Männer. Schwarze Männer. Und wenn die AfD wieder eine Frauenquote in der Ehe einführen will, dann heulen sie alle wieder rum. Da gab es diesen Riesen in der griechischen Mythologie, der hatte irgendwie zwei Schlafzimmer, eins mit einem großen Bett und eins mit einem kleinen Bett. Und dann hat er immer Wanderer zu sich nach Hause eingeladen, um zu übernachten und hat sie dann auf drastische Art und Weise dem jeweiligen Bett angepasst. Ja. Gibt da schon Möglichkeiten. Man kann halt bei den 1,80 Großen ein Stück wegnehmen. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja. Gut, was habt ihr denn noch so da? Oder war es schon? Das war's schon. Schon eine Weile beschäftigt. Oh, verstehe. Ja, ich bin einfach... Einmal mit Profis. Ach ja, ach ja, ach ja.